Okay, also dann fangen wir jetzt mal an. Herzlich willkommen zur Veranstaltung Opa war ein Nazi. Und schön, dass ihr alle da seid und so Interesse am Thema zeigt und so. Ich bin Katharina und studiere seit mehreren Jahren Psychologie hier an der FU und habe mich irgendwie in den letzten Jahren immer mal mehr oder mal weniger mit kritischer Psychologie beschäftigt, aber außeruniversitär vor allem viel mit Vergangenheitspolitik, Gedenkpolitik oder war in verschiedenen Initiativen aktiv, die sich irgendwie mit Holocaust oder Nationalsozialismus oder so beschäftigt haben. Genau, ich werde euch heute Teile meiner laufenden Diplomarbeit vorstellen, die ich irgendwie gerade so in den letzten Zügen am Verfassen bin. Trotzdem bin ich irgendwie immer noch so interessiert an Anregungen oder, weiß ich nicht, Anmerkungen und so weiter, neuen Gedankengängen und vor allem aber an euren Erfahrungen. Also vielleicht, das würde ich gerne im Anschluss irgendwie in der Diskussion, würde ich da gerne näher drauf eingehen, was ihr selber vielleicht für Erfahrungen so mit dem Thema gemacht habt, also im privaten oder vielleicht auch im wissenschaftlichen Kontext. Für mich selber gibt es in der ganzen Thematik sehr, sehr viele offene Fragen, also ich habe da auch selber an manchen Stellen irgendwie keine feste Position oder so und vielleicht können wir uns da nachher so ein bisschen drüber austauschen. Das Thema an sich bietet halt unglaublich viele Möglichkeiten, in verschiedene Richtungen zu gehen und verschiedene Theoriediskussionen über irgendwie Faschismusanalysen und so weiter zu machen. Ich möchte halt heute gerne irgendwie den Fokus der Veranstaltung so ein bisschen auf die Empirie legen oder auf die empirischen Ergebnisse, die ich irgendwie habe oder mit denen ich gearbeitet habe. Und deswegen würde ich die Theorie jetzt erstmal nur so umreißen, damit ihr ungefähr wisst, so was der Hintergrund ist, in den ich das so ein bisschen einordne, was ich gemacht habe. Genau, aber wenn ich jetzt den Theorieteil vorstelle, wäre das irgendwie total cool, wenn ihr erstmal nur Nachfragen stellt und wenn wir uns irgendwie über wenn wir dann in tiefere Diskussionen einsteigen, wenn wir das halt nachher machen. Genau, also wenn irgendwas unklar ist, einfach irgendwie kurz reinfragen oder Hand heben oder so. Okay, dann mal inhaltlich. Ich fange einfach mal damit an, über meinen eigenen familiären Hintergrund was zu sagen, ganz einfach, weil sich das bei dem Thema so anbietet und außerdem die Frage sowieso erfahrungsgemäß irgendwann kommt. Ich komme aus einer deutsch-nicht-deutschen Familie mütterlicherseits, in der quasi immer das Schicksal von meiner Oma, meiner nicht-deutschen Oma, immer eine ganz zentrale Rolle gespielt hat und über alle anderen familiären Aspekte irgendwie immer nur so am Rand geredet wurde. Väterlicherseits weiß ich einfach relativ wenig, was daran liegt, dass ich mit meinem Vater nicht so viel zu tun habe. Ich weiß, dass seine Eltern beide 43 geboren wurden, also dass sie beide bei Kriegsende Kleinkinder waren. Und generell, so altersmäßig, würde ich sagen, gehöre ich quasi zur Urenkelinnen-Generation. Also meine Urgroßeltern waren quasi diejenigen, die während der NS-Zeit in irgendeiner Form gelebt haben oder während der 30er und 40er Jahre. Die Eltern meines Großvaters mütterlicherseits, also mit denen ich eben mehr zu tun hatte, die waren sogenannte Mitläuferinnen und damit quasi in meiner weiteren Begriffsfassung auch Täterinnen. Täterin deshalb, weil nach meiner Definition quasi die Verantwortlichkeiten für den Holocaust, den Nationalsozialismus oder die Shoah im Allgemeinen weiter reicht als von den Schießgruben bis ins Konzentrationslager. Also, weil das einfach ein gesamtgesellschaftlicher Prozess war und deswegen das für mich sozusagen mehr Sinn macht, diesen Begriff in dieser verallgemeinernden Form zu verwenden. Ich meine das halt nicht im Sinne von einer Seinskategorie, also was halt oft nahe liegt, wenn man irgendwie solche Begriffe verwendet oder nochmal allgemein, bei dieser Thematik ist es irgendwie relativ schwierig, gute Begriffe zu finden, um sich gut auszudrücken, wenn man nicht irgendwie bestimmte Dinge reproduzieren will oder wenn man nicht irgendwie zu sehr genau in diese Gefahr aussetzen will, das in so eine Seinskategorie münden zu lassen. Aber so Kategorisierungen wie Mitläuferinnen, Nutznießerinnen und so weiter und so fort haben halt auch so ihre Schwierigkeiten. Deswegen können wir da vielleicht, also wenn es interessiert, in der Diskussion nochmal mehr zu sagen. Genau, aber nochmal kurz zu meiner Familie. Also meine Großmutter, mütterlicherseits, die war als Kind republikanischer Eltern, ist sie in Spanien geboren und wurde in ein russisches Kinderheim verschickt, wo sie quasi nach dem faschistischen Sieg in Spanien, der maßgeblich durch NS-Deutschland begünstigt wurde, musste sie quasi in der Sowjetunion bleiben und hat da den deutschen Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion relativ knapp überlebt. Demzufolge war diese Perspektive bei mir zu Hause immer sehr zentral. Aber trotzdem gibt es immer wieder so Fragmente über die Familie meines Großvaters, wo ich sagen würde, dass mein Uropa Jakob, der war, hat für die IG Farben gearbeitet in der chemischen Kriegsindustrie. Meine Oma Anna, die hat noch bis in die 80er Jahre hinein, zum Ende ihres Lebens quasi ohne Scham antisemitische Hetzparolen von sich gegeben in der Öffentlichkeit und hat vor allem meine Großmutter zu Hause immer mit rassistischen Praxen traktiert. Und mein Großvater selber, der ist kurz nach Kriegsende in die Sowjetunion gegangen und hat sich da ideologisch kommunistisch irgendwie eingefunden, aber hat sich quasi mit seinen familiären Kontinuitäten relativ wenig auseinandergesetzt, was sehr zum Leidwesen meiner Oma war, die dann mit denen in einem Haus wohnen musste und quasi meine Oma da ertragen musste. Genau, und ich selber bin in Deutschland geboren und bin hier aufgewachsen und demzufolge auch innerhalb der hier herrschenden Diskurse, also wie sie irgendwie in Bildungsinstitutionen und Kultur, Politik, wie auch immer, irgendwie mal wieder produziert und reproduziert werden. Genau, so viel zu mir erstmal. Mein Interesse am Thema habe ich irgendwie schon relativ lange, also ich würde sagen, ich beschäftige mich so seit ungefähr 15 Jahren mehr oder weniger intensiv irgendwie mit NS-Geschichte und habe da relativ viele Bücher zugelesen und mich mit Systemanalysen und so weiter beschäftigt und habe relativ schnell gemerkt, mir fehlt so ein bisschen die subjektive Perspektive der Akteurinnen da drin. Also es wird irgendwie sehr, sehr viel über Nazis in relativ abstrakter Form irgendwie immer geredet, aber ab einem bestimmten Punkt hören die meisten Analysen so auf. Und das war tatsächlich für mich so eine der zentralen Motivationen, Psychologie zu studieren. Ich bin nach dem Abi für längere Zeit nach Israel gegangen, habe da ein paar Jahre gewohnt und habe da einfach gemerkt, dass der Holocaust da im Alltag ziemlich allgegenwärtig ist. Also im Gegensatz zu hier in Deutschland, wo das vielleicht nicht ganz so ist. Wo einfach klar war, dass es auch auf psychosozialer Ebene für viele Leute eine sehr große Rolle spielt. Und in der Arbeit und dem Kontakt mit Shoah-Überlebenden, die ich da hatte, habe ich irgendwie so ein bisschen klarer geworden, so die Tragweite von den deutschen Verbrechen irgendwie auf das Leben in der Gegenwart, also von vielen Menschen da. Das hat halt auch so ein bisschen meinen Blick für psychologisch-interaktionelle Aspekte oder so geschärft. Genau, und dann habe ich halt angefangen, mich so ein bisschen mit dem Thema Tradierung zu beschäftigen. Also da komme ich gleich nochmal genauer drauf zurück. Also quasi die Frage irgendwie, was macht eigentlich diese NS-Zeit mit uns heute oder mit Menschen irgendwie in der Gegenwart? Und habe dabei so eine relativ große Leerstelle in der deutschen Forschungslandschaft irgendwie entdeckt. Also Leerstelle heißt, dass ich erst irgendwie in den letzten 20 Jahren ungefähr damit intensiver beschäftigt wurde. Was ist eigentlich mit den Menschen, die so im postnazistischen Deutschland aufgewachsen sind? Interessanterweise oder bezeichnenderweise ist eine der ersten Forschungsarbeiten, die es dazu gibt, von einem israelischen Psychologen erstellt worden. Der hat in Israel relativ viel mit der sogenannten zweiten Generation gearbeitet, also den Kindern von Holocaust-Überlebenden, und hat dann gedacht, er kommt mal nach Deutschland und guckt, wie hier so der Auseinandersetzungsprozess auf wissenschaftlicher Ebene läuft, und musste dann feststellen, dass er hier in den Vakuum reinstieß und das einfach in Deutschland zu der Zeit irgendwie kein Thema war. Also Dunbar-On heißt er für diejenigen Menschen, denen das so sagt. Dunbar-On. Das war 89. Also Die Last des Schweigens heißt dieses Buch, was er veröffentlicht. Da hat er sich mit den Kindern von relativ bekannten Nazi-Größen so befasst. Also ist ein sehr beeindruckendes Buch, weil er darin auch immer wieder beschreibt, wie er selber irgendwie diese Situation wahrnimmt. Also er beschreibt einerseits irgendwie Sachen von den Leuten und andererseits beschreibt er sich selbst oder was er dazu denkt oder welche Gedanken und Gefühle er so dazu hat. Das ist irgendwie sehr beeindruckend. Genau, und dazu sind dann halt irgendwie in den folgenden Jahren viele Arbeiten erschienen oder einige. Und der Fokus dieser Arbeiten liegt aber immer ziemlich stark auf der Reproduktion von Ressentiments oder Abwehrfiguren oder so in den nachfolgenden Generationen, also was sicherlich auch so gesamt betrachtet sehr große Berechtigung hat. Aber es gibt quasi so gut wie nichts zu der Frage irgendwie, was wären Möglichkeiten von progressiven Umgangsformen mit NS-Täterinnenschaft in der eigenen Familie. Dazu gibt es so gut wie nichts. Und damit habe ich mich sozusagen in meiner Arbeit beschäftigt und das Ganze halt unter dem Motto von einem Zitat von Raoul Hilberg, der gesagt hat, in Deutschland ist der Holocaust Familiengeschichte. Deshalb habe ich mich mit der Frage beschäftigt, welche Handlungsmöglichkeiten und Behinderungen sich quasi im Auseinandersetzungsprozess, im direkten Auseinandersetzungsprozess mit NS-Täterinnen im eigenen Sozialumfeld zeigen. Das ist in der Regel, bezieht sich das auf Familie, weil die meisten Leute irgendwie in familiären Strukturen aufwachsen oder da reingeboren werden, bla. Und da so die ersten Erfahrungen mit so Narrationen bezüglich irgendwie NS-Zeit machen. Aber ich greife das mal, also ich greife das einfach ein bisschen allgemeiner, weil manche Leute wachsen auch nicht in Familien auf, zum Beispiel. So zum theoretischen Hintergrund, also da gibt's, ich frage mal, gibt es irgendwelche Fragen bisher? Okay. Zum theoretischen Hintergrund, also meine allgemeine Annahme ist, Vergangenheit ist irgendwie was, was aus einer Gegenwartsperspektive heraus konstruiert wird. Also das heißt, auch die Forschung, die es dazu gibt, ist halt niemals wertfrei oder gar neutral oder so, sondern die ist immer gesellschaftlich vermittelt in irgendeiner Form, ja, und dient halt bestimmten Herrschaftsinteressen in der Regel. Also sprich irgendwie in Deutschland in der Regel irgendwie eine gewisse verantwortungsabweisende Funktion oder so. Das bedeutet auch, dass die meiste Forschung, die es dazu gab, nach 45 von mehrheitsdeutschen Historikerinnen, Historikern überwiegend, das innen fällt mir da fast schwer zu sagen, aber HistorikerInnen durchgeführt wurde. Und das zeigt sich halt zum Beispiel irgendwie in öffentlichen Diskursen. Und deshalb habe ich mich zunächst in der Arbeit mit so einem Diskursverlauf beschäftigt, zu der Frage, wie werden eigentlich TäterInnen gesehen seit 45 in so historischen Diskursen und was sind so gängige Bilder, die seit 45 existiert haben. Und da kann man das vielleicht in so drei große Epochen einteilen. Und die erste ist so diese Phase direkt nach 45, die ich jetzt mal so mit Dämonisierung, Pathologisierung bezeichnen würde, was halt bedeutet, irgendwie die einige Nazi-Größen werden irgendwie als pathologische, seltsame Wesen dargestellt, an denen auch so psychologische Tests durchgeführt wurden, um halt rauszufinden, was ist denn da so abartig dran, dass sie so krasse Sachen machen, wie irgendwie plötzlich so 6 Millionen Leute umbringen, das geht ja nicht und so. Und es geht auch so ein bisschen, steht auch ein bisschen im Einklang mit diesem Entnazifizierungsgedanken, der sich da ja auch sprachlich drin ausdrückt, nämlich die Idee, es gibt eigentlich eine Volksmasse, die irgendwie gut ist oder sauber und aus denen muss man halt so störende Elemente irgendwie entfernen und dann ist halt alles super oder so. Genau, und aus dieser Zeit stammt auch so eine relativ gängige Vorstellungsfigur, die irgendwie heute auch noch viel vermittelt wird, dass halt quasi Deutsche und Nazis zwei verschiedene Personengruppen werden. Also noch dazu, dass dass Deutsche quasi die Opfer von Nazis sind. Also Nazis sind irgendwie in Deutschland eingefallen und haben dann sozusagen großes Leid über das deutsche Volk gebracht. Danach folgen so in den 60er, 70er Jahren so strukturalistische Ansätze, ausgelöst durch den Eichmann-Prozess in Jerusalem, Anfang der 60er. Insbesondere so Hannah Arendt oder Sigmund Baumann, die sich viel mit der Frage von bürokratischen Apparaten beschäftigen und mit der, im Prinzip, ja, eine Kritik an der Moderne oder den Holocaust irgendwie als eine Form der Moderne begreifen. Und die waren total wichtig, einfach um so ein bisschen den Fokus von diesen Hauptkriegsverbrecherinnen da zurückzuholen in die Sphäre der Normalität so. Aber da drin verschwindet auch so ein bisschen die subjektive Perspektive in diesem Funktionalismus. Also alle Leute da drin bleiben so ein bisschen Rädchen im Getriebe und es stellt sich nicht mehr so sehr die Frage nach persönlichen Handlungsmöglichkeiten da drin. Und dann in den 90er Jahren kommt so eine individuumszentrierte Perspektive drauf. Das sind so Leute wie Christopher Browning, der so Forschung zum Polizeibataillon 101 gemacht hat, die quasi so ein bisschen den Fokus auf die auf die Mordenden zurückholen und versuchen, das in so gruppenanalytischen Prozessen irgendwie sich dem zu nähern. Also in so einer sozialpsychologischen Herangehensweise die Frage quasi, wie wirken Gruppenprozesse so, dass Leute sich meinetwegen nicht trauen zu sagen, sie wollen nicht schießen oder so. Genau, das war zwar auch irgendwie, war auch wichtig, um so ein bisschen, das geht so einher mit der Hamburger Wehrmachtsausstellung, die so 95, glaube ich, gezeigt wurde oder konzipiert wurde und wo so ein bisschen diese Debatte aufkam, okay, die Wehrmacht ist irgendwie ist keine saubere Angelegenheit, sondern die Wehrmacht hat sehr, sehr viele Verbrechen begangen und das wurde da in diesem Zuge irgendwie in dieser Debatte so ein bisschen klarer. Jedoch zeigt sich auch hier, also was sehr interessant ist, dass diese Schuld- und Verantwortungsfrage sich immer sehr auf überwiegend männlich Mordende konzentriert. Also es geht halt, also erstmal irgendwie immer auf männliche Personen, das ist, also in dieser Schuldfrage ist irgendwie diese Männlichkeitsfrage ist immer ganz groß und es geht immer um die konkret Mordenden. Also in der Verantwortungsfrage geht es nicht so viel um die Frage, was hat beispielsweise eine weibliche Schnäppchenjägerin von enteignetem jüdischem Eigentum eigentlich mit der Sache zu tun. Genau, dann habe ich mich anschließend mit Umgangsformen nach 45 beschäftigt. Es gibt einfach sehr, sehr viele Publikationen dazu, die immer wieder angeprangert haben und immer wieder kritisiert haben, dass in Deutschland kein verantwortungsvoller oder selbstkritischer Umgang mit der NS-Vergangenheit irgendwie stattgefunden hat. Also beispielsweise Adorno hat das gesagt oder Ralf Giordano oder auch Alexander und Margarete Mitterlich, falls das so Leuten was sagt. Ich gehe da jetzt mal nicht im Einzelnen drauf ein, aber nur so als Background. Und dann lag der Fokus meiner Betrachtung lag so ein bisschen auf typischen Rechtfertigungsfiguren, die es so gibt. Also Rechtfertigungsfiguren von TäterInnenseite. Im psychoanalytischen Sinne wird das auch oft Abwehrfigur genannt. Finde ich so ein bisschen schwierig, aber ich benutze jetzt einfach mal den Begriff Rechtfertigungsfigur. Also damit meine ich sowas wie zum Beispiel dieses Ding von, wir haben ja von diesem allen nichts gewusst, also was so ein gängiger Satz ist, oder so mehrheitsdeutsche Opferinszenierungen, die zum Beispiel so funktionieren, dass Leute Berichte über Umsiedlungen aus den ehemaligen Ostgebieten, dem heutigen Polen, mit Vokabular beschreiben, was eigentlich aus Berichten von KZ-Überlebenden stammt. Also die sagen, naja, dann wurden wir in vier Waggons da abtransportiert und solche ganzen Sachen, was so suggeriert, es gibt so eine Täter-Opfer-Analogie irgendwie. Oder auch so eine Frage von Moralität, also dass viele irgendwie sagen, naja, wir haben ja irgendwie trotzdem anständig gehandelt. Dazu ganz kurz so ein Zitat, also aus dem Buch von Browning, der hat diesen Polizeibataillon 101 genauer untersucht, die waren an ziemlich vielen Massenerschießungen in Polen beteiligt an jüdischer Bevölkerung. Da sagt einer, ich habe mich, und das war mir möglich, bemüht, nur Kinder zu erschießen. Es ging so vor sich, dass die Mütter die Kinder bei sich an der Hand führten. Mein Nachbar erschoss dann die Mutter und ich das dazugehörige Kind, weil ich mir aus bestimmten Gründen sagte, dass das Kind ohne seine Mutter doch nicht mehr leben konnte. Es sollte gewissermaßen eine Gewissensberuhigung für mich selbst sein, die nicht ohne ihre Mutter mehr lebensfähigen Kinder zu erlösen. Anschließend habe ich mich dann mit dem Thema Tradierung beschäftigt. Ich finde diesen Begriff so ein bisschen schwierig, also so, der wird halt in der Literatur auch so verwendet. Der hat so ein bisschen was Deterministisches, was ich schwierig finde. Ich würde aber sagen, dass das Konzept prinzipiell nicht schlecht ist und dass man das vielleicht in kritisch-psychologischem Vokabular als sowas wie eine Nahelegung oder so greifen könnte. Also dem steht sozusagen die Grundidee, also da ist die Grundidee, dass bestimmte Rechtfertigungsfiguren oder eben auch Ideologien, Ressentiments und so weiter kommunikativ an die nachfolgende Generation weitergegeben werden. Also dass sozusagen nachfolgende Generationen irgendwie so sehr, so früh davon geprägt sind, wie Diskurse zu Hause laufen oder wie darüber gesprochen wird, über die NS-Zeit generell oder über TäterInnenschaft. Und dass das sehr stark die Vergangenheitskonstruktion von nachfolgenden Generationen beeinflusst. Und da ist diese Studie von Harald Welzer relativ bekannt, die heißt Opa war kein Nazi, von 2002. Und da hat er im Prinzip mit so Mehrgenerationen-Interviews hat er gezeigt, er hat immer sozusagen die TäterInnen-Generation interviewt und dann die Kinder und die Enkel, ja. Und hat da versucht rauszustellen oder gezeigt, dass die wenigsten Leute irgendwie, oder dass viele Leute verschiedene Mechanismen finden, um zu zeigen, dass ihr Opa oder ihr Papa ja nun kein Nazi war. Also alle anderen können Nazis gewesen sein, aber immer versuchen irgendwelche Sachen zu finden, warum der eigene Vater es jetzt nicht gewesen ist oder der eigene Opa. Und dann kommen da verschiedene Sachen zum Tragen, also sowas wie ja, da neben, in dem KZ nebenan, da hat er ja immer Brot durch den Zaun gesteckt, also so viel Brot, wie da immer durch den Zaun gesteckt wurde in diesen ganzen Geschichten, das ist interessant, da hätten die Leute wahrscheinlich nicht so viel Hunger gehabt, wenn das real passiert wäre. Genau, also dass es immer wieder so verschiedene Mechanismen gibt, das zu machen. Die haben anschließend so eine repräsentative Umfrage gemacht, also kann man so stehen, wie man will, zu solchen Umfrageformen, aber da wurde zum Beispiel, haben 49% der Leute angegeben, dass ihre Großeltern dem NS gegenüber negativ eingestellt waren und nur 2% haben gesagt, dass sie glauben, dass ihre Großeltern positiv eingestellt waren. Noch interessanter ist, dass nur 1% glaubt, dass die eigenen Großeltern an Verbrechen beteiligt gewesen seien. So kann man sich so Gedanken zu machen. Genau, den Teil der Psychologisierung überspringe ich jetzt mal, vielleicht kommen wir da in der Diskussion nachher nochmal zu. Das ist eher so eine, ganz kurz so einen Satz, also es gibt sozusagen so eine Tendenz, auch in der Psychologie, sich mit NS-Geschichte zu beschäftigen, auf so einer Ebene von, wir, die nachfolgende Generation, haben quasi das verdrängte Schuldtrauma der Großeltern irgendwie geerbt. Das ist so die Idee, die dahinter steckt und keine Ahnung, und reinszenieren das, oder da gibt es so ganz verschiedene Formen, wie damit verfahren wird, also wie genau das vonstatten geht, wird da auch nicht so genau expliziert, aber das ist jetzt erstmal so ein Nebenschauplatz, weil das sozusagen mit der empirischen Analyse erstmal nicht passt, aber vielleicht kommen wir dann nachher nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall, also meine Kritik an diesem Ansatz ist so ein bisschen, dass halt immer wieder gesagt, also es wird immer wieder auf diese Reproduktion eben eingegangen, aber es wird halt relativ wenig Augenmerk darauf gelegt, dass Leute solche Narrationsinhalte, wenn sie mit denen konfrontiert sind oder auch mit Kontinuitäten oder Praktiken oder und so weiter, dass sie die eigentlich, also dass sie die potenziell reflektieren können und dass Menschen die hinterfragen können, und dass das sozusagen nicht so was Unbewusstes ist, oder ich will nicht sagen, dass es sowas gar nicht gibt, aber dass Leute tendenziell in der Lage sind, sich Sachen bewusst zu machen, indem sie sich meinetwegen bilden oder sich mit Sachen beschäftigen und so weiter. Und dass im kritisch-psychologischen Sinne würde man sagen, Leute sind in der Lage, sich zu ihren Bedingungen zu verhalten. Das heißt, sie können sich auch zu Narrationspraxen in ihren Familien aktiv verhalten und auch aktiv anders verhalten. Und das habe ich halt sozusagen, damit habe ich mich in meinem empirischen Teil beschäftigt, da würde ich jetzt so hinübergehen. Gibt es bis dahin irgendwelche Fragen? Genau, ich habe 15 Exemplare, ist ein bisschen wenig. Ich, nur für diejenigen von euch, für die das vielleicht irgendwie gut ist, mitzulesen oder so, weil ich werde jetzt halt gleich relativ viele Interview-Ausschnitte vorlesen. Also ich werde versuchen, die langsam vorzulesen, und dann könnt ihr ja vielleicht irgendwie, wer Bock hat, mitzulesen oder so. Ja. Cora, kannst du vielleicht Lotus eins geben wegen Lesen, wegen Sprache? Ja, ich höre jetzt zum Beispiel. Also ich habe mir quasi die Frage eben gestellt, was können Leute eigentlich anders machen, und habe dafür explizit Menschen gesucht, die ihre Familienmitglieder irgendwie aktiv konfrontiert haben. Also die quasi aktiv irgendwie diese Narrationspraxen und so weiter unterbrochen haben. Und das habe ich so über das Schneeballverfahren, habe ich da so mehrere Leute kennengelernt und habe die dann ungefähr 4-5 Interviews geführt. Habe aber im Endeffekt mich auf eins konzentriert, und das ist auch das, was ich euch jetzt vorstelle. Das ist Arne. Also Arne ist quasi sein Synonym. Und ich erzähle euch jetzt erstmal ganz kurz so ein bisschen was zum Hintergrund von Arne, und dann kommen wir zu den Interview-Ausschnitten. Also Arne wurde 1979 geboren und kommt aus einer westdeutschen bildungsbürgerlichen Pastorenfamilie, so wie er sich selbst beschreibt. Und Arnes Eltern oder geschiedene Eltern sind, beschreibt er als klassische Alt-68er. Und dadurch wurde das Thema Nationalsozialismus zu Hause irgendwie in distanzierter Form immer mal wieder behandelt, aber es gab nie so einen konkreten Bezug zur Rolle eigener Familienangehöriger da drin. Oder zumindest nicht in einem kritischen Kontext. Und er beschreibt aus seiner Kindheit irgendwie immer mal wieder so mit Fragmenten von Kriegsgeschichten des Großvaters konfrontiert gewesen zu sein, aber die waren immer entkontextualisiert oder auf eine Art auch mystifiziert. Und Arne selber hat später so eine linksradikale Antifa-Laufbahn durchlaufen, ich das jetzt mal so sagen kann, und ist dort quasi mit relativ vielen gesellschaftskritischen Themen in Berührung gekommen. Und die haben ihn zur Reflexion eigener Widersprüche irgendwie angeregt. Und die Beschäftigung mit NS ist für ihn selber auch verbunden irgendwie mit einer Frage von dem eigenen Gewordensein in einer postnarzisstischen Gesellschaft. Also das beschäftigt ihn einfach sehr viel, oder im postnarzisstischen Deutschland, und quasi auch den Verstrickungen in Machtverhältnisse in der Gegenwartsgesellschaft. Also das spielt für ihn in dem ganzen Auseinandersetzungsprozess immer eine sehr große Rolle. Sein Auseinandersetzungsprozess konzentriert sich auf die Familie mütterlicherseits, also insbesondere auf seinen Großvater, der als Wehrmachtssoldat Partisanen erschossen hat, mindestens. Das ist das, was er weiß. Und mit diesem geht Arne dann in so einen mehrere Jahre dauernden Konfrontationsprozess in Form eines dialogisch kontroversen Briefverkehrs. So kurz, um das Ende vorwegzunehmen, also auf dem Sterbebett, das ist alles so, klingt alles ein bisschen latent dramatisch, auf dem Sterbebett bittet der Opa dann Arne um Verzeihung dafür, dass er Menschen ermordet hat. Und Arne sagt ihm aber, dass er leider nicht die richtige Instanz ist, um ihm da irgendwas zu verzeihen. Genau, also ich nehme das nur so vermerkt, weil die Frage meistens offen bleibt, wenn wir irgendwie darüber sprechen, wie das so zu Ende gegangen ist oder so. Genau, und die Reaktionen von anderen Familienmitgliedern auf dieses Geständnis, aber auch auf seine Auseinandersetzungsprozesse, die beschäftigen ihn sehr viel und sind so ein Teil, also sind ein großer Teil seiner Auseinandersetzung da drin. Gehen wir einfach mal so zum ersten Zitat. Also da habe ich Arne gefragt, was so seine ersten Eindrücke vom Thema waren oder wie er eigentlich irgendwie so mit, ob er sich daran erinnern kann, mitbekommen zu haben, was eigentlich Nationalsozialismus ist oder Holocaust oder irgendwie, wie ist so seine erste Berührung, und dazu sagt er Folgendes. Ich habe mich gerade heute Morgen daran erinnert, mal wieder, dass irgendwie in dem Haus, in dem Ort, wo er gewohnt hat, öfter so eine Schallplatte lief, die meine Mutter ganz gerne gehört hat. Die hat so jiddische Lieder abgespielt. Ich kann das nicht so klar zuordnen und sagen, klar, in dem Moment wusste ich irgendwie, dass Deutschland diese Nazi-Vergangenheit hat. Das könnte ich gleich nochmal gucken, wann das bewusster losging. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass das irgendwie schon so im ähnlichen Rahmen lag. Also, dass es immer wieder Momente oder Bilder gab, wo irgendwie klar war, ah, okay, irgendwie wird hier umgegangen mit irgendeiner vergangenen Größe. Also diese jiddischen Lieder, gerade jetzt im Nachhinein finde ich das irgendwie bemerkenswert. Dass meine Mutter, das passte bestimmt auch gut in diese Alt-68er-Kiste und so, irgendwie teilweise in so einer komisch identitären Opferidentifizierung diese jiddischen Lieder hört. Und damit irgendwie, ich denke, das war auch Teil dieser Strategie, sich auf die gute Seite zu schlagen und auch emotional, kulturell, musikalisch die Musik der Opfer zu hören. So ein bisschen so in so eine Richtung sehe ich das mittlerweile. Also, das ist ja ganz interessant. Also erstmal, wie er das beschreibt, wie er damit in Kontakt gekommen ist. Also das ist sozusagen irgendwie eine diese Formulierung von vergangener Größe. Also ich will jetzt gar nicht so sehr irgendwie immer auf Formulierungen raus, weil in so Interviews Leute dann oft mal irgendwie Sachen sagen, die sie vielleicht sonst anders ausdrücken würden, aber tendenziell irgendwie beschreibt er ja was, dass die Annäherung an den Gegenstand in irgendeiner Form irgendwie so diffus verläuft. Also es wird nicht so explizit vermittelt, aber trotzdem werden damit irgendwelche emotionalen oder moralischen Aspekte transportiert. Also das heißt, irgendwie ist ihm schon relativ früh klar, dass es was ist, was irgendwie eine krasse Bedeutung hat. Aber so richtig, ne, einordnen kann er das irgendwie zu der Zeit wahrscheinlich noch nicht. Oder auch jetzt erst in der Retrospektive ihm vielleicht klar wird, was das eigentlich war, warum seine Mutter das immer so gehört hat. Also es ist eher sozusagen so eine retrospektive Einschätzung von ihm. Zu der Frage, also immer noch zu der Frage, wie er damit in Kontakt gekommen ist, sagt er in Bezug auf die Person seines Großvaters, jetzt kommt Zitat 2, irgendwie, ich hab's immer nicht so genau mit dem Alter. dass mein Opa diese Kriegsvergangenheit hat, dass er als Soldat gekämpft und auch gemordet hat. Oder nee, das mit dem Morden kam später ins Bewusstsein. Dass er gekämpft hat als deutscher Soldat, das war kein Geheimnis. Schon ab dem Augenblick, wo ich es halt wissen wollte, konnte ich das wissen, auf eine Art. Es gab schon sozusagen dieses Wissen darum, in so einem zugreifbaren familiären Gedächtnis oder so. Die Geschichten, an die ich mich erinnere, wurden das erste Mal konkreter in einem Kontakt mit ihm. So die klassischen romantisierenden Schützengraben-Geschichten. Das haben mir meine Geschwister irgendwann erzählt. Auf so einer Ebene von, ah ja, da hat Opa mal wieder vom Schützengraben erzählt und die armen kleinen Jungs und so. Ich selber hatte das da noch nicht. Ich selbst bin 3 bzw. 7 Jahre jünger als meine Geschwister. Daher war das für mich quasi erstmal noch ein bisschen weiter weg. Aber die kamen anscheinend schon so langsam in die Gespräche rein. Ich fand das bestimmt auch immer so ein bisschen aufregend. Also ich erinnere mich, mal kurz zwischengeschoben, Oma hat in Süddeutschland gewohnt, gelebt und wir in Großstadt. Das heißt, wir haben die auch nicht so oft gesehen. Aber wenn es dann mal wieder auf den Treppen kam, war das so, dass ich habe schon irgendwie so ab 11, 12, da war zumindest irgendwie latent so ein Bewusstsein dafür da, dass ich einen Menschen mit so einer Kriegsvergangenheit treffe. Also irgendwie würde ich behaupten, dass es ab dem Zeitpunkt eine Rolle für mich gespielt hat. Vielleicht auch, ich erinnere mich an ein Fest, das wir in Süddeutschland hatten, wo ich dann auch mit an dem Tisch saß, wo Opa dann wieder vom Krieg erzählt hat. Auf diese eher verromantisierende Art. Und da erinnere ich mich an so ein relativ kindliches Gefühl von so einem Realisierungsding. Also ich hatte so einen Gedanken von, ah, jetzt bin ich auch mal dabei oder jetzt weiß ich, wovon die reden oder so. Und auch Arnes Bruder, ich habe da jetzt zufällig so einen kleinen Ausschnitt, weil Arne selber so ein Projekt nochmal dazu gemacht hat. Ich lese es mal kurz vor. Er sagt da auch was zu der Frage, wie ist eigentlich das Bild von dem Opa gewesen, als sie jünger waren. Das ist Zitat Nummer 3. Ich weiß gar nicht, wann er das gesagt hat, aber ich eben auf diesen Satz gehört habe von ihm. Ich habe keine Menschen erschossen. Und dann tatsächlich so dieses Bild von meinem lieben Opa hatte, der seine Truppe nach Russland geführt hat und es geschafft hat, diesen Weg zu gehen, ohne einen Menschen zu erschießen. Also am besten noch so ein bisschen irgendwo drüber schwebend oder so. Total krass, weil das tatsächlich wahrscheinlich illusorisch ist. Also spannend ist ja hier in was eigentlich beide beschreiben, nämlich, dass irgendwie in der Vorstellung ja so eine Trennung gemacht wird zwischen den Morden, ja, also oder zwischen dem Morden und quasi allem anderen, was so mit Krieg assoziiert wird, so Heldentum, Soldaten oder Krieg im Allgemeinen und so weiter, aber das Morden wird da irgendwie so ausgeklammert, also oder in der Vorstellung, ja, später fällt das ja beiden auf und sie merken, wow, krass, also irgendwie ist es komisch, aber trotzdem scheint es ja jahrelang so gewesen zu sein, dass beide diese Vorstellung irgendwie hatten. Also, dass es irgendwie zwei getrennte Sachen sind und damit übernehmen sie ja quasi auf eine Art auch eine sehr große Entlastungsfunktion für den Opa. Also, indem sie eben nicht ihn kritisch fragen, während sie Kinder sind, irgendwie, Mensch, also, was hast du da Leute umgebracht oder so, sondern irgendwie ja selber weiter da mitmachen sozusagen und irgendwie sich, also irgendwie diese Art der Darstellung, die der Opa irgendwie wählt, um darzustellen, dass er selber eigentlich ein guter Mensch war sozusagen oder anständig gehandelt hat oder so, das wird ja quasi ja nicht angegriffen. Und das ist so ein bisschen nur mal so, um den Hintergrund so kurz aufzuzeigen, wie das so, was ich so meine, wenn ich so von Tradierung und so einem Kram rede. Oder von eben Nahelegung und so. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat, und zwar zu der Frage irgendwie, was war so das konkrete auslösende Ereignis von Arne? Eigentlich, also sich konfrontativer damit zu befassen. Das ist Zitat Nummer 4, glaube ich. Ich habe das leider hier nicht nummeriert, es fängt an mit, dann mache ich jetzt einfach und so. Genau, das lese ich jetzt mal vor. Und dann mache ich jetzt einfach einen konkreten Sprung zu dem, wie es dann sozusagen losging oder so. Ich habe gerade nochmal nachgelesen. Wann war das? Das ist gar nicht so lange her. 2002 war das, glaube ich, genau. Also vor 8, 9 Jahren. 2002 war ein Familienfest. Es war, glaube ich, die diamantene Hochzeit meiner Großeltern. Kann das sein? Was ist Diamanten? 60 Jahre? Naja, jedenfalls, da war irgendeine Hochzeit in Süddeutschland mal wieder. Da bin ich hingefahren. Ich war nach einer ganzen Zeit mal wieder überhaupt auf einem Familienfest, weil ich mich vorher lange Zeit davon ferngehalten habe. Und die Situation, die das jetzt im Endeffekt ausgelöst hat, war, dass mein Opa an der Familientafel zum Abendessen eine Rede gehalten hat, wo sein Anliegen war, so eine Liebesgeschichte zwischen ihm und seiner Frau, meiner Oma, zu erzählen. Die beiden haben sich kurz vor dem Krieg, ich glaube 38, vielleicht war es 39, kennengelernt und haben während des Krieges geheiratet. Ich weiß nicht genau wann. Ach doch, kurz nach Stalingrad. Und er das erzählte, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie sich verliebt haben, wie er dann an die Front musste und wie sehr er sich den Heimaturlauben entgegengesehnt hat, um seine frisch vermählte Frau zu treffen. Und so hat er sozusagen das typische, verromantisierende oder auch, um jetzt so komische Worte zu wählen, das Übel des Krieges oder des Holocaust, der da ja schon heftig am Rollen war, ohne das zu erwähnen. Ich konnte diese Rede deswegen nicht aushalten, weil es mir zuwider war, meinen Opa in dieser Rolle zu erleben. Von einer Zeit zu reden, die ich zuallererst mit millionenfachen Massenmord und auch einer ganz klaren Schuld auf deutscher Seite verbinde. Und er redet aus einer Täterperspektive über die Zeit und erzählt eine Liebesgeschichte. Das hat mich einfach ganz doll verdreht in dem Augenblick. Ich habe den Saal verlassen, weil ich mir diese Rede nicht weiter anhören wollte. Und schon auch, ja, probiert, das nicht wirklich Türen knallen zu machen, aber schon so, dass irgendwie die Leute auch merken, dass das sowas wie ein Statement ist sozusagen. Und das hat direkt dann erstmal Diskussionen zwischen mir und anderen Familienangehörigen ausgelöst. Also, interessant ist ja hier erstmal, also erstmal sieht man da ja, es scheint sozusagen so eine bestimmte Form von Narrationspraxis in diesem familiären Kontext zu geben, nämlich, dass das irgendwie, dass alle annehmen, dass es total normal ist, Liebesgeschichten zu erzählen in so einem Kriegskontext und dass irgendwie der Krieg quasi so eine Hintermauerung oder vielleicht sogar Dramatisierung von irgendwelchen persönlichen Geschichten ist, und dass das eine Form ist, damit umzugehen, wie die irgendwie alle wahrscheinlich gewohnt sind oder so. Und das heißt, Arne überlegt sich in diesem Moment irgendwie ganz konkret, nee, ich will das nicht mehr oder mich stört es oder stößt sich irgendwie daran und prangert das auch sichtbar an. Also das heißt, also und regt irgendwie auch die daran beteiligten Subjekte an, darüber nachzudenken. Also deswegen macht er das ja auch irgendwie sozusagen ein bisschen offen oder versucht zu zeigen irgendwie allen anderen, ey, hier irgendwie ist das scheiße, was hier läuft, so. Und greift damit ja sozusagen diese gängige Narrationspraxis an. Also das heißt, er hat sich irgendwie entschieden, da was anders zu machen. Also erstmal so als Kontrast zu den meisten anderen Fällen, die eben so in der Literatur existieren, dass es erstmal so als ersten Schritt eine Möglichkeit gibt, vielleicht sich da irgendwie anders zu verhalten. Ja. Anschließend daran kommt eben dieser Briefkontakt zustande mit seinem Großvater. Und über die Reaktion oder was der Großvater da so gesagt hat, in diesen Briefen sagt Arne Folgendes, Zitat Nummer 5. Er hat sich erstmal überschwänglich bedankt dafür und hat gleich am Anfang geschrieben, dass ich durch meine Frage eine Tür öffne, die eine ganze Lawine auslösen würde. Er ist Meister der großen Worte. Also er hat ja auch jahrzehntelang als Pfarrer gearbeitet und hat somit einen relativ gut trainierten, mächtigen Sprachapparat, den er so in Bewegung setzen kann. Er hat auch direkt mit Bibelzitaten den Brief eingeleitet. Oder irgendwelche Choräle hat er zitiert. Also jetzt konkret bei diesem Täterbegriff, da hat er geschrieben, in seinem Antwortschreiben, dass er da erstmal sehr erschrocken ist. Also dass er das gelesen hat und dass er mich bittet zu sehen, dass er einerseits Täter, gleichzeitig aber auch Opfer gewesen ist. Das heißt, er hat diesen Täterbegriff auf eine Art schon angenommen und gleichzeitig hat er noch im gleichen Satz das mit dem Opfer mitbetont. Er hat von den Zwängen der Zeit geredet oder geschrieben, dass man damals ja nicht, so wie ich das damals gerade gemacht hatte, den Kriegsdienst verweigern konnte, sondern dass es ja Todesstrafe nach sich hätte ziehen können. So auf der Schiene sozusagen ist er dem erstmal begegnet. Ach genau, dass er so rückblickend schon gesehen hat, dass das schlimm war oder dass er auch währenddessen vieles schon schlimm fand, aber sozusagen es keinen Ausweg gab für ihn oder er ihn nicht gesehen hat. Was ich beeindruckend fand, er hat auch in dem Antwortbrief dann so ein bisschen so einen kleinen Schwenk über sein Aufwachsen gemacht, über sein kaisertreues Elternhaus, wo er groß geworden ist, dass da entsprechende Normen und Werte schon mal zugrunde gelegt wurden oder so. Er hat sein Aufwachsen beschrieben als geprägt durch das Schmachdiktat von Versailles. Die Begrifflichkeit ist ja irgendwie, die kennt Mensch ja schon leider irgendwann. Was ich schon bemerkenswert fand, war, dass es nicht in Anführungsstrichen stand. Also er hat diese Begrifflichkeit nicht benutzt in der kritischen Distanz, sondern naja, es wirkte auf mich eigentlich so, oder als ich es vor ein paar Tagen auch nochmal gelesen habe, war der Aufbau des Satzes und die Rhetorik drumherum war so, als würde er quasi aus dem Heute raus immer noch das Schanddiktat von Versailles oder die Schmach von Versailles spüren. Was auch immer. Er hat verschiedenste Begriffe dafür gehabt, die alle aufs Gleiche hinauslaufen. Das ist ja eine Art von Geschichtsverklärung oder Benutzung, die damals ganz viel eben den Weg bereitet hat. Die ja schon in ihrer Logik heute einmal angekommen sein sollte. Dass man so nicht mehr argumentieren kann oder so. Und gleichzeitig hat er das auch in dem Brief auf eine Art wieder gemacht. Dass er seine individuell erlebte Scham und Erniedrigung als Wegbereiter gesehen hat. Ich kann das bis zu einem gewissen Grad schon nachvollziehen. Oder schon stehen lassen oder wie auch immer. Also ich finde das nachvollziehbar. Wenn mir ein Mensch erzählt, das und das habe ich als Erniedrigung erlebt und das hat diese und diese Reflexe in mir ausgelöst oder Emotionen geweckt oder so. Auf so einer Basis lässt sich das verstehen. Und gleichzeitig, naja, in einer anderen Art auch nicht. Spätestens ein paar Jahre später sollte es einen anderen Zugang dazu geben. Dass ja eben genau diese Logiken nicht mehr gedacht werden dürfen, naja, ist natürlich auch wieder ein moralisches Wort. Also, hier zeigen sich ja zum einen erstmal so verschiedene bekannte Rechtfertigungsfiguren, von denen ich da vorhin schon mal so ein bisschen, wie ich vorhin schon mal so angedeutet habe, also diese Kiste von irgendwie Täter-Opfer-Analogie, die so ein bisschen rüberkommt, also auch wenn er sagt, er nimmt den Täterbegriff so ein bisschen an, sagt er trotzdem auf jeden Fall sofort, dass er eben auch Opfer der Zeit oder des Systems oder und so weiter irgendwie gewesen ist, was er so relativiert, was wer sozusagen die eigentlichen Opfer, sagen wir mal, seiner Handlung waren, nämlich die Menschen, die er irgendwie erschossen hat. Also, und auch eben diese Sache mit Versailles, also dass er sozusagen das klar ist, so bestimmte Vorstellungsfiguren davon sind irgendwie immer noch präsent. Und das, was Arne ihm ja aber konkret ankreidet, ist zumindest in diesem Kontext erstmal gar nicht so sehr vielleicht der Punkt, dass er gemordet hat, also das will er vielleicht versuchen zu verstehen, aber was er ihm auf jeden Fall klar ankreidet, ist ja die Frage, oder ist der Punkt, dass wie er damit heute umgeht. Nämlich, dass er heute immer noch versucht, das auf eine Art zu rechtfertigen, oder dass er heute versucht, oder also heute, was heißt, also während dieser Briefaufeinandersetzung, also heute ist der Opa tot, aber als er noch gelebt hat, dass er quasi eben diese kritische Distanz oder diesen Entwicklungsprozess dann nicht, dass es den nicht gab, sozusagen auf Seiten des Opas. Und das ist das, was Arne auf eine Art versucht, glaube ich, in der Auseinandersetzung mit ihm irgendwie anzuregen. Oder wie auch immer, wo er versucht, sich anzunähern. Und gleichzeitig zeigt sich hier ein zentrales Problem. Und das ist, Arne versucht sozusagen, also, er sagt, okay, ich kann das irgendwie verstehen, wenn er das subjektiv als Erniedrigung erlebt hat, ja, also sagen wir diese Schmach von Versailles oder so. Ich kann das verstehen und gleichzeitig aber eben auch nicht und habe den Anspruch, dass man heute darüber irgendwie anders nachdenken sollte. Also das heißt, hier taucht sozusagen eins der beiden großen Dilemma auf, die ich so ein bisschen in Arnes Auseinandersetzungsprozess gefunden habe, nämlich die Frage, wie nähere ich mich einer Subjektperspektive, ohne die gleichzeitig zu relativieren oder in eine Ebene überzuschlagen oder auf ein Level zu kommen, wo ich damit Sachen sozusagen irgendwie entschuldige oder mich sozusagen in der Subjektivität auch verliere. Das hat ja so ein bisschen was Ahistorisches zum Teil. Also, wenn ich versuche sozusagen, das nur darüber zu erklären, wie der Opa sich damals das erklärt hat. Genau, und weiteres Problem oder weitere Probleme tauchen bei Erne eigentlich auf, darin, wie reagieren denn andere Leute darauf, also auf seine Auseinandersetzungsprozesse. Und das lesen wir jetzt mal in Zitat Nummer 6, letztes Zitat, langes Zitat vor. Also ich habe ihn gefragt, weißt du noch, wieso du das Bedürfnis hattest, das nochmal mit ihm zu kommunizieren? Also da geht es um die Frage irgendwie nach dem Familienfest, dass ich ihn gefragt habe, warum bist du in diesen Briefkontakt mit ihm gegangen? Also warum hast du dich entschieden, irgendwie mit ihm dann dich nochmal mehr damit auseinanderzusetzen? Ich glaube, es gab zum einen so eine Art Mantra in meinem Kopf. Bald ist die Chance vorbei. Es gab so ein eher relativ subtiles Gefühl dazu. Oh, das ist wichtig, darüber zu reden. Und darüber dann so ein, lange kann ich nicht mehr, weil er dann ja stirbt. Das war dann eher so angelehnt an das, was ich von anderen Leuten erzählt gekriegt habe. Oh, ich hätte das gerne mit meinem Vater geklärt, aber jetzt ist er tot. Also das war eher so die eine Ebene davon, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich muss da auch irgendwann mal konkret ran, wenn ich das überhaupt noch will. Und das andere war so eine Ebene, wo ich schon gemerkt habe, dass mich das ganz schön verwirrt. Also die Reaktion, als ich da rausgegangen bin bei dieser Rede, das war erstmal so stimmig. Das war von mir auch so eine emotionale Geschichte. Und irgendwie aber auch eine bewusste Handlung, dass ich gedacht habe, so nicht, so mache ich das hier jetzt nicht mehr mit, sozusagen. Die Diskussion danach mit Schwester, Tante, Mutter und so, da konnte ich mich auch noch behaupten. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich ganz schön ins Schwimmen komme, wenn es irgendwie in diesen Komplex hineingeht. Weil sozusagen die Fundiertheit meiner eigenen Ansichten und Meinungen ganz schön doll in Frage stehen dabei. Weil dadurch, dass es einen sehr persönlichen Bezug kriegt, auch eine sehr persönliche Meinung gefragt ist, vielleicht. Weil wenn zum Beispiel meine Schwester mir gegenüber sitzt, mit der ich eine persönliche Beziehung habe, und sie mir sowas sagt wie, wie kannst du unserem Opa das so vorhalten, das tut ihm doch weh und er ist schon so alt, dann kann ich natürlich irgendwie allgemeingültige Politfloskeln dreschen und gleichzeitig finde ich das sehr unbefriedigend. Ich habe gemerkt, dass es mich ganz schön auf Glatteis führt und es für mich ganz schön an viele Substanzen darin geht. Ich kann pauschal gut sagen, die Deutschen waren schuld am Holocaust, an der Massenvernichtung von Menschenleben. Gut, das kann man irgendwie sagen. Oder auch aufschreiben und seine Unterschrift runtersetzen. Naja, wenn es dann aber diesen konkreten, im Zweifelsfall nachher eine Situation rauskommt, dass ich meinem Opa in die Augen gucke und sage, hier, du hast Schuld auf dich geladen, du bist Täter gewesen in einem System des Massenmordes. Später ging es dann auch noch konkret darum, dass er Partisanen erschossen hat. Also klar, ganz konkret Schuld auf sich geladen hat. Dann wird eben die Sache kompliziert. Und ich für mich zumindest habe mich ziemlich doll darin verheddert. Da wurde mir dann von meiner Mutter doll sowas vorgehalten wie, ach, tu doch nicht so, als hättest du es besser gemacht. Also es verbindet sich ja dann schnell auch mit der Frage von Verortung im Heute und von der moralischen Haltung, die man einnimmt oder eben nicht einnimmt. Oder hattest du auch Angst vor seiner Reaktion, als du den Brief geschrieben hast? Ich hatte vor seiner Reaktion nicht direkt Angst. Dafür war er deutlich zu weit weg. Und auch emotional habe ich mich mit ihm nicht so doll verbunden gefühlt, dass ich Angst vor Liebesentzug oder irgend sowas hatte. Da fühlte ich mich relativ sicher. Mehr Angst hatte ich vor anderen familiären Instanzen. Also dass zum Beispiel meine Mutter sich da komisch zwischenschlägt. Auch keine große Angst, aber es hat zumindest eine Rolle gespielt. Ich habe diese Briefe auch nochmal gelesen vor ein paar Tagen. Und auf eine Art, ich habe es gelesen und wäre fast rot geworden, weil ich mich daran erinnere, dass die Angst, die oben aufgelegen hat, während ich diese Briefe geschrieben habe, also die Angst, die ich am meisten gemerkt habe, die Unsicherheit, das war eine Unsicherheit meinem linksradikalen Umfeld gegenüber. Weil ich gemerkt habe, diese Briefe, die ich geschrieben habe, die sind, ich benenne da schon so ein paar Sachen, ich bezeichne ihn als Täter oder was auch immer, es gibt da schon auch eine klare Kritik an ihm oder deutliche Fragen etc. Gleichzeitig ist der ganze Ton, den ich darin anschlage, auch immer wieder sehr bemüht um eine Verbindung. Um ein nicht zu hart sein, um eine vorgeschobene Entschuldigung, um ein... Es gibt auch eine Relativierungsebene da drin, die ich selber gleich mitliefere. Also, dass ich direkt vorweg schreibe, es steht mir nicht zu, allzu sehr zu urteilen, aber... Und das war eben auch irgendwie ein Teil, was diesen Konflikt ganz schön spannend gemacht hat. Ich hatte eigentlich so ein Gefühl, meinen linksradikalen Kollegen und Kolleginnen gegenüber, ich müsste hier eigentlich eine richtig coole Flugschrift abschicken, da müsste ich eigentlich schreiben, ey, du bist voll der Nazi gewesen, ich hasse dich für immer, oder vielleicht hätte ich Zitate aus verschiedenen Faschismusanalysen da reinbringen müssen, um diesen imaginären linksradikalen Instanzen in meinem Kopf gerecht zu werden. An dem Punkt war ich noch überhaupt nicht. Bin ich auch immer noch nicht, aber war ich da noch weniger. Ja genau, daran habe ich mich auch wieder erinnert, als ich diese Briefe gelesen habe. Ich habe diese Briefe mittlerweile schon ein paar mehr von meinen Freundinnen gezeigt und auch mit denen darüber geredet. Und gleichzeitig gab es auch eine Zeit, wo ich mich mit diesen Briefen ganz schön geschämt habe, meinem ach so radikalen Umfeld gegenüber. Weil ich dachte, ach, wenn die wüssten, wie vorsichtig ich da rangehe oder dass ich von Verständnis rede oder schreibe. Gibt es da jetzt erstmal noch so inhaltliche, also Fragen zum Verständnis? Ich weiß nicht, ob jetzt, also habt ihr alles verstanden so vom Kontext her oder ist euch da irgendwas unklar geblieben, wo ich vielleicht vergessen habe, die Informationen mitzuliefern oder so, von der Geschichte her? Okay. Also, ich kann ja jetzt auch, ich werde jetzt auch gar nicht mehr so viel sagen, das heißt, ich würde jetzt auch bald in diese Diskussion übergehen. Generell ist ja interessant, also dass hier so verschiedene Spannungsfelder auftauchen und da taucht zum Beispiel das Spannungsfeld auf, ganz allgemein gesagt, irgendwie Theorie und Praxis, sprich irgendwie, ich habe eine faschismuskritische Theorie oder ich vertrete die oder habe eine bestimmte These dazu irgendwie, wie Faschismus in Deutschland war, funktioniert, immer noch funktioniert, sich kontinuierlich weiterentwickelt und so weiter. Und habe aber das praktische Problem, in dem Moment, wenn ich versuche, einzelne Akteurinnen da drin anzusprechen, wie mache ich denn das? Wie gehe ich mit meiner eigenen Position da drin um? Die quasi ja in einem Verhältnis steht zu einer subjektiven Perspektive, die ich versuchen will einzunehmen, wenn ich versuche, Täterinnen-Perspektiven zu verstehen und gleichzeitig aber ja eine moralische Haltung da drin habe oder eine politische oder vielleicht auch einfach eine persönliche, was vielleicht nicht so unbedingt gut miteinander einhergeht. Und dieser Konflikt, der zeigt sich ja sehr, sehr stark in Arne, also er redet immer von diesen linksradikalen Instanzen, das kann man jetzt auch einfach nennen, irgendwie seine moralische Ebene, die er hat oder so, ja, also man muss das vielleicht mit diesem Linksradikal da drin gar nicht unbedingt so dick machen. Also das ist ein anderes Thema irgendwie, wie vielleicht in linksradikalen Kreisen mit bestimmten Sachen verfahren wird, aber im Prinzip spricht er da eine Ebene an, die heißt, was ist meine moralische Haltung dazu oder politische oder so. Und gleichzeitig ist es ja ein Spannungsfeld, was man ja auch merkt, also wo er ja dann quasi irgendwie ins Rollen oder, wie nennt man das so, Schleudern kommt oder so, wenn er sich versucht, dem zu nähern. Und was sehr interessant ist, also ich fand das ganz interessant, ich habe halt allen Interviewpartnerinnen, also jetzt nochmal so ganz kurz zu den Ergebnissen, ich habe allen die Frage gestellt, was sie glauben, was eigentlich eine positive Umgangsform von den TäterInnen, über die sie reden, gewesen wäre. Also was sie sich sozusagen, sagen wir mal, gewünscht, also ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber was sie denken würden, was wäre denn im Nachhinein, also heute aus einer Retrospektive, eine gute Form, damit umzugehen. Und interessanterweise waren alle von dieser Frage unglaublich verwirrt. Also, oder fast alle konnten darauf eigentlich nicht antworten. Oder haben dann irgendwann Antworten gefunden, aber im ersten Moment war das für alle schwer, dazu irgendwie ein Gegenkonzept zu haben oder irgendein Konzept zu haben zu der Frage, wie verfährt Mensch eigentlich mit Schuld? Also, man kann das vielleicht auch ein bisschen mehr verallgemeinern, die Frage, die dahinter steht. Also, wie gehe ich irgendwie damit um, wenn jemand krasse Sachen gemacht hat in einem bestimmten Kontext? Und wie will ich, dass die Person irgendwie heute sich dazu verhält oder so? Das ist so ein bisschen das Hauptproblem, was da so drin auftaucht. Und was ja auch so diese Debatte ist, ja, also gehe ich irgendwie in so eine retrospektive moralische Position, dann laufe ich irgendwie so ein bisschen Gefahr, persönliche Erlebnisse da drin so zu negieren oder also quasi irgendwie zu vergessen, wenn ich jetzt, was er auch sagt, ich kann pauschal sagen, irgendwie alle Deutschen waren schuld am Holocaust oder so, und gleichzeitig gibt es ja trotzdem irgendwie eine subjektive Perspektive da drin, die wir ja irgendwie nicht ganz ignorieren können, wenn wir irgendwie versuchen wollen, eine adäquate Analyse oder so zu machen. Also das ist auf jeden Fall sehr schwierig. Und gleichzeitig andersrum, wenn wir irgendwie uns nur dieser subjektiven Perspektive nähern, dann laufen wir halt Gefahr, dass sich das da drin auflöst und dass wir dann irgendwie auch wieder objektive Bedingungen da drin auf eine Art verkennen, wenn wir das nicht, also wenn wir uns irgendwie nur in dieser Subjektivitätsebene bewegen. Genau. Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, was ich euch jetzt hier so zur Diskussion mal eröffnet habe. Und genau, ich fände es irgendwie ganz spannend, mal zu hören, was ihr so dazu denkt und auch vielleicht, ob ihr ja selber irgendwie Erfahrungen damit habt oder ob irgendjemand von euch dazu gearbeitet hat oder selber irgendwie ähnliche Versuche gestartet hat oder irgendwie so. Hm? Ah, ja. Ja, also, ja, ich kann ja gleich noch was zu sagen, was ich dazu gemacht habe. Mhm. Aber zunächst vielleicht die Frage, der Mensch, um den es da jetzt ging, der war Pfarrer, also letztlich Intellektueller. Gab es also jemand, der mit Worten umgehen kann, der also reflektieren kann? Und so. Du meinst jetzt Arne oder meinst du seinen Opa? Ja. Arne offensichtlich. Also Arne war kein Pfarrer, aber der kann auf jeden Fall auch mit Worten umgehen. Ne? Gab es unter den anderen, die untersucht ist, gab es da quasi Großeltern, die nicht Intellektuelle waren? Also bei einem Briefwechsel zum Beispiel. Total. Also das auch nochmal so vorweg, das ist natürlich klar, das ist ein Einzelfall und das bedient sehr viele Stereotype. Also er ist männlich, die ganze historische Forschung dazu ist tendenziell irgendwie männlich dominiert, der ganze Täterinnenbegriff ist total männlich dominiert. Klassismus spielt da auf jeden Fall eine total große Rolle. In den anderen Interviews, also es gab zwei Leute, die nicht aus einem die eher aus bildungsferneren Schichten kamen oder irgendwie so. Wovon aber, also der eine von denen war sozusagen bei der SS, das war der, also bei einer relativ hohen SS-Einheit. Er hat aber selber, also die Person, die ich interviewt habe, hat trotzdem später selber studiert, war also der erste aus seiner Familie, der studiert hat. Aber in den anderen Fällen, also das ist sozusagen mein Problem, in den anderen Fällen ging es eher darum, wie gehen die mit der NS-Vergangenheit in den Familien um, aber da gab es nicht so sehr die Möglichkeit, sich konkret mit den Leuten zu unterhalten. Ne? Und das ist einfach eine andere Frage und deswegen habe ich mich sozusagen auf Arne konzentriert, weil es hier so beides gibt. Es gibt eine Auseinandersetzung mit der Familie und es gibt eine Auseinandersetzung mit konkreten Akteurinnen da drin. Also ganz partiell auch mit seiner Großmutter, aber das lässt er dann halt wieder fallen. Genau, und das ist sozusagen das Problem, was da drin auftaucht. Deshalb, ja. Mhm. Bei mir, ich habe hier schon zweimal eine Gedenkstättenfahrt mitgemacht, die nach Oświęcim und Krakau geht. Und da haben wir auch einen Workshop Opa war kein Nazi, auch in Anlehnung an Laser. Und da ist so ein bisschen das Problem jetzt mittlerweile, das ist ja, also selbst bei mir ja schon fast, also mein Opa war zwar Nazi, aber trotzdem kann ich mich kaum an ihn erinnern. Und das Problem ist zum Beispiel so ein Workshop, also auch die Arbeit, die du ja jetzt hast. Ich meine, man sieht ja jetzt, der Typ ist jetzt auch schon tot. Und das Problem ist letztendlich, inwiefern kann man denn das jetzt überhaupt noch aufarbeiten? Also inwiefern kann die dritte Generation noch einen Beitrag dazu leisten und inwiefern muss man sich jetzt vielleicht nicht einer vierten Generation zuwenden und wie vermittelt man denen das sozusagen? Weil wir können den Workshop nicht mehr anbieten, also es funktioniert einfach auch nicht mehr, weil da gar nicht mehr so ein Link dazu ist. Ja, ich würde eigentlich ein bisschen aufmuntern, von der eigenen Position zu erzählen und nicht über den anderen nachzudenken. Also, zwei, drei Aspekte, hier im Seminar mal von der sowjetischen Familie, bin deswegen auch in Tel Aviv groß geworden, und hat das Thema mal im Seminarbetrieb eingebracht, unter der Fragestellung, welche Rolle spielt Auschwitz für euch? Und das Ergebnis war, dass Auschwitz überhaupt keine Rolle spielt, aber da ich ja aus einer jüdischen Familie komme, war das Verständnis natürlich da. Das hat mich dazu bewogen, immer wieder darüber zu reden. Zweiter Punkt, ich drehe das Ganze mal um, ähnlich wie jetzt im Hinblick auf Leute, die im Nazi-Betrieb Mittäter waren, ist es bei meiner Familie genauso. Das heißt, es wurde ganz, ganz wenig über die Gräuel, über Konzentrationslager und ähnliches gesprochen, also zwei Drittel meiner Familie sind vergast worden. Das heißt also, ich habe absolutes historisches Blackbox. Und für mich ist mir zunehmend interessant, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zusammenhängt, aber ich würde empfehlen, wirklich früh damit anzufangen, dass obwohl oder weil so wenig Informationen da ist, das Auswirkungen auf meine Art und Weise des Umgangs hat. Und ich da riesen Fragezeichen mache und einfach über die Tatsache, dass ich Kunst mache, plötzlich gemerkt habe, dass hinterm Rücken bestimmte Symbole plötzlich auftauchen, die mir gar nicht bewusst geworden sind. Also von daher ist die Frage, welches eigene subjektive Interesse habe ich daran, abgesehen von politischen Positionen, das spielt dann auch eine Rolle, warum ist es für mich existenziell wichtig, solche historischen Elemente mit reinzunehmen, weil sie bewusst oder unbewusst immer mit bestimmen, in welcher Verfassung du bist und wie du bestimmte Sachen anguckst. Nee, gar nicht. Also meine Mutter hat mir damals, als ich 10 Jahre war, schon gesagt, lies mal euren Koffer, den er erst spart, weil das Strukturen dann wahrscheinlich gut aufbaut und zeigt. Denn mein Großvater hatte damals meiner Großmutter verboten, die Kinder tauchen zu lassen, weil er selber ein SS war. Ich habe meinen Großvater kennengelernt, ich konnte mit ihm darüber nicht sprechen. Das war also ein Tabuthema. Also es war zwar von der Nachfolgegeneration eine gewisse Richtung gewiesen, tapse nicht in Ideologien, tapse nicht in irgendwelche Sachen, wo du praktisch nicht mehr selber der Herr deiner Handlung und deines Gewissens bist, gib dein Gewissen nicht ab. Diese Aktion ist passiert durch meine Eltern, habe ich sehr deutlich gemerkt. Aber der Diskurs mit der Generation, die es angeht, der ist ganz deutlich unterblieben. Und zwar, was sollen sie denn machen? Was hätte er denn sagen sollen? Er hätte doch im Prinzip verschissen. Entschuldigung. Von da war es eigentlich auch vom Menschlichen her, was erträglich war, halt für mich so, dass ich mit ihm nicht darüber gesprochen habe. Wer bin ich, dass ich Richter meines Großvaters bin? Nur, ich fand die Sache, dass ich praktisch von den Eltern angehalten worden bin, mich mit dem System Nationalsozialismus zu beschäftigen, dass ich früh Gedenkstätten mir angeschaut habe, dass ich über die Größe dieses Vernichtungsfeldzuges gegen ein Volk, das jüdische Volk, Kenntnis bekommen habe, ganz früh. Das war sehr nützlich für mich. Die hat mir dann zum Beispiel auch geholfen, sehr kritisch, ich bin im Osten aufgewachsen, ja, also sehr kritisch anderen Ideologien entgegenzutreten, die auch meinten, du musst doch, weil du Teil einer Klasse, einer Gesellschaft bist, so und so handeln. Das muss ich eben nicht. Ich hatte immer noch ein Ich, das sozusagen selbstständig im Gewissen der Gesellschaft gegenübertritt. Ich bin nicht so Teil der Gesellschaft, dass ich zum Funktionär der Gesellschaft und zur Funktion der Gesellschaft bekomme. Ich habe den Eindruck, das war nämlich das Verbrechen der Nazis, der Mitläufer, in Anführungsstrichen, dass sie praktisch zum Funktionären eines Systems geworden sind. Und wie ist das gekommen, darüber müsste man reden, damit man es heute verhindert. Das ist, denke ich, die Lehre daraus, und wo man aufmerksam sein muss, dass man nicht zur Funktion einer Gruppe bekommt als Individuum. Entschuldigung, ja. War jetzt mal zu privat. Ich sammle einfach erstmal und dann sage ich nochmal was daran. Ein bisschen zu viel. Vielleicht gab es doch gerade noch irgendeine andere. Ja, ich bin ein bisschen schwer. Ich will jetzt vielleicht ein bisschen länger. Also, ich hoffe, also es will trotzdem, also es ist Inhalt drin. Ja, ich glaube tatsächlich, das größte Verbrechen ist, dass Leute vergast worden sind. Und Meine Aufarbeitung hat stattgefunden. Ach genau, ich komme aus Westfalen. Und mein Opa ist Nazi, war auch in der Waffen-SS und erzählt mir auch, wo er sein erstes Braunhemd gekauft hat. Hört aber schlecht. Sprich, wenn ich sage, ey, die sterben, scheiß Nazi, und genau das sage ich, man kann sich nicht anders sprechen. Genau, das hört er nicht. Das ist nicht mal so, dass es mir vorwirft. Er hört es nicht. Genauso wie mein Vater, der sagt, dass ich schwer bin. Genau, also Hamm, ich weiß nicht, wenn man es mal nicht was sagt, Kamerad von Aachener Land, Hamm ist, also Aachener Land auch, aber Hamm ist jetzt verboten worden. Hamm hat ein Nazi-Problem. Ich also in Hamm gewesen, habe meine Oma besucht, da hat auch mein Großvater gewohnt und habe gesagt, Leute, ey, ne, bei euch in der ganzen Nachbarschaft sind Hakenkreuze an den Bushaltestellen und so. Wollt ihr nicht vielleicht mal Bürgermeister anrufen oder irgendwie euch mal empören oder sowas? Oder das habe ich gar nicht gesagt, ich habe glaube ich mir aber auch geregt, weil ich da hingefahren bin. Und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen, bla bla bla, und warum bist du überhaupt hier? Ja, pass auf, irgendwie am nächsten Tag ist ein Aufmarsch von in Dortmund auch, deswegen bin ich überhaupt hier in der Gegend. Dann ist man darüber ins Gespräch gekommen, und darüber bin ich auch, und das glaube ich auch, dass es immer noch was wir machen müssen, also, ne? Also gegen uns Nazis, Antisemitismus, Rassismus in den Weg zu stellen, wahrscheinlich auch das Thema Israel irgendwie auf die Tagesordnung zu bringen, scheint auch für die dritte, vierte Generation. Das ist überhaupt nicht vorbei. Und knüpft an. Also hab ich gesagt, hier, pass auf, setz dir davon, ich komme mal vorbei und mache mit den Interview. Und also mein Opa, der bei der Waffen-SS war, kein Meter. Also, dem kann ich sowieso nicht sprechen. Aber auch, weil er auch sonst ein Arschloch ist. Ja, meine Oma aber schon, und da komme ich gleich auch zu der Frage, also der hat einiges auch erzählt und so zusammenhängt, aber ich komme zu der Frage, wie könnte man damit umgehen? Also es war mir glaube ich auch nicht klar, ich habe mir das auch nie so gefragt, weil für mich hat sich die Frage nicht gestellt, die können nicht richtig damit umgehen, Schuld kann man nicht umgehen. Ja, die haben verschissen, also. Und klar, meine Oma war bei Waffen-SS, wahrscheinlich auch, weil sie nicht durfte und nicht eingezogen wurde und diese Sachen. Aber die hat gesagt, ja klar, so, ne, in meiner Straße und in meinem Ort sind Juden deportiert worden. Und ich wusste, dass die Juden deportiert wurden, und ich wusste, die werden halt alle mit der Diagnose Tuberkulose, bei Tuberkulose verstorben wieder zurück, und das wussten alle, dass das ist natürlich, Todesdeportationen sind. Soweit wissen wir das, ne? Aber das ist aus der Perspektive noch was ganz anderes. Sie sagt auch, ja, wir hätten darüber sprechen können. Wir hatten ein bisschen Angst, aber auch nicht wirklich, weil, also klar gab es da irgendwie auch Gestapo-Leute in der Nachbarschaft, so, aber es ist ja nicht wirklich, als ob wir deportiert hätten werden können. Ja, dann sagt sie, ja klar, habe ich einen Fehler gemacht, das Schämengefühl, und das nicht gut zu machen. Und dazu kann ich auch nicht mehr sagen, weil, Punkt um, so. Nicht so, sondern da habe ich Schuld auf mich geladen. Und da brauche ich auch, da gibt es keine Vergebung, kein Vergessen, kein Nix, kann ich nur sagen. Ja. Soweit das, was ich für eine gar nicht so dumme Möglichkeit gehalten habe. Die ist zum Beispiel kein Akademiker. Also kein bisschen. Und ich hatte das, deswegen habe ich gefragt, bei den anderen Leuten auch das Problem, ne? Also da gibt es, mein anderer Onkel, mit dem konnte ich auch so ein Gespräch nicht führen. Da scheint das fast schon, also der ist eher tatsächlich Faschist als Nationalsozialist, ne? Also der hat so ein, der redet ja nicht mal, wenn es keinen funktionalen Wert hat. Also das ist auch Bauer so, und wirklich, also geredet wird, wenn es ein Problem zu lösen gilt. Also die Sachen, die man sagt, sind, reichen mir mal die Kettensäge. Oder schmier mir ein Brot, oder also Aufforderungen vor allen Dingen. Aber sonst wird nicht geredet. Naja, also dann hast du auch einen ganz anderen Diskurs darüber. Also sprich gar keinen. Schon über die anderen Sachen. Die reden ja nicht mal darüber, dass sie sich, beim Rasieren geschnitten haben. Selbst darüber wird nicht geredet. Das wird in dem Sinne nicht aufbereitet. Wie anders. Ja, und ansonsten ist sie immer noch ein ganz schlimmer Gewerkschaftsfeind. Ja, ist davon überzeugt, dass das seine Scholle irgendwie das ist, worum es geht, und der Typ ist Assistent von Werner von Braun gewesen und ist der festen Überzeugung, dass dieses ganze um ihn herum, dieses Weltgefüge, nichts wirklich mit ihm zu tun hat, weil er musste nur auf dem Feld stehen, ist jetzt auch tot. Da hat er auch ganz tolle Worte dafür gefunden. Das war auch so ein Ding, da konnte ich auch nicht bei der Messe mit bei sein, ich habe da irgendwas anderes gemacht und bin irgendwie rumgelaufen. Aber seine Frau, mit der habe ich darüber gesprochen, das ist ein bisschen, aber klar, das sind auch, also andere Täterin. Und die hat auch was anderes Schlaues gemacht, fand ich. Weil die hat, die ist in ihrem Leben, glaube ich, 5 Kilometer gereist. Also einmal nach Österreich, aber sonst 5 Kilometer umgezogen. Das ist eine Strecke, die ich doch schon gelaufen bin. Also ja, also das ist so ein Ausschnitt der Welt. Die hat keinen Ausschnitt der Welt. Die weiß nicht mehr, wer der Bürgermeister ist. Die hat nicht, die haben alle nicht gemerkt, dass das jetzt der Bürgermeister von SDAP an der Macht ist. Also nicht ich sag das nicht, um die irgendwie in Schutz zu nehmen. Das sind schon auch irgendwie ein faschistisches Gedankengut, aber die haben, darüber hat sich das Rassismus nicht kristallisiert. Und abgesehen davon, dass der Bürgermeister sich auch nicht geändert hat, aber. Genau, die war 15, mit 15 ist sie 44, quasi ein bisschen außerhalb auf dem Hof verlagert worden. Und hat A erzählt, dass sie trotzdem, obwohl sie, und das sagt sie auch so, an diese Ideologie geglaubt hat, cool. Ja, für mich stellt sich ein bisschen die Frage, inwiefern sie überhaupt an Ideologien glauben kann, weil sie was die bedeuten, nicht versteht. Also wenn Hitler per Volksempfänger von dem internationalen Finanzjugendtum gesprochen hat, wusste meine Oma ja nicht mal, was international ist. Mal abgesehen von was sind Kredite. Aber genau, obwohl sie daran geglaubt hat, hat sie festgestellt, in der Nähe gibt es ein Zwangsarbeiterlager, da spricht niemand drüber, findet sie scheiße und auch sie sagt, ja klar, also ich hätte denen mehr helfen können. Habe ich aber nicht gemacht, das ist ein Fehler gewesen. Und dann ist der Hof zerbombt worden, wo sie war. Oder wo auch Zwangsarbeiter geboren, also Ort des Verbrechens auch. Nochmal kurz im Faden. Richtig, die Familie, das war ja ihre Familie und also die quasi in haben sich verbunkert und sie aber nicht. Und sie konnte trotzdem, obwohl sie diesen 5 Kilometer Radius hatte und quasi also nicht im Keller war, sondern in den Bomben eigentlich stand, konnte ich trotzdem verstehen, ja doch, das war notwendig. Diese Bombardierung dieses Hofes, wo ich gearbeitet habe, das war notwendig und gut, dass das bombardiert worden ist. Das war auch einer der Gründe, warum ich gefragt habe, wegen der Intellektuellen, ne? Weil man oft sagt, naja, das muss man einfach verstehen, muss diese ganz großen Zusammenhänge verstehen und das hat ja die ganze Landbevölkerung nicht verstanden. Also, und das ist für mich so ein Indiz, was man alles verstehen kann, wenn man einen ziemlich kleinen, nicht mal die Volkshochschule abgeschlossen. Vielleicht noch mal auf meinen Anfang zurückzukommen. Ich habe mir im Anschluss daran auch mit den Informationen, die mir gegeben haben, mich mal mit der Geschichte dieses Dorfes auseinandergesetzt. Ich mache jetzt mit den Kiddies einmal im Jahr einen Stadtrundgang, wo ich dann einfach sage, hier, da waren die Zwangsarbeiterlager, da waren auch Leute deportiert worden. Und im gleichen Atemzug übrigens nächste Woche marschieren die gleichen Nationalsozialisten als zumindest vom gleichen Gedankengut, genau wie in der Nachbarstadt. Um nochmal anzuschließen, was kann Aufbereitung oder Aufbereitung der Vergangenheit sowieso noch eine Sache, aber wie ist die Umgangsform? Da würde ich aber tatsächlich ganz, ganz viel sagen, Schuld anerkennen und alles machen, dass das nicht weitergeht. Also dass das Verstehen auch, meine Oma ist das verstehen das. So, das, und was nicht. Das müsste man jetzt gucken, warum, also, wie ist das mit der Verstrickung nochmal, ne? Aber ja. Klar, ich antworte da jetzt mal kurz auf die einzelnen Sachen. Erstmal, ich meine, ich finde es total wichtig, irgendwie den Hinweis auf so klassistische Aspekte da drin, irgendwie, den du bringst, das ist total, also das stimmt, ich meine, das ist klar, irgendwie, das ist hier ein bestimmter Ausschnitt, der sich, sagen wir mal, auf ein bildungsbürgerlichen Background bezieht, aber den gibt es halt auch. Also ich meine, es waren ja nicht irgendwie alle Bauern und es haben halt nicht alle nur einen Ausschnitt gehabt, der irgendwie so weit ist. Also, und das macht das Ganze natürlich komplex, also weil es handelt sich ja irgendwie um was, was sich in einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen irgendwie abgespielt hat, ja? Also das ist eben auch dieses Ding, es war nämlich nicht nur Taten irgendwie von einer Elite, von einigen Denkerinnen, die sich gedacht haben, naja, okay, wir bringen jetzt mal alle Juden um und dann haben alle anderen irgendwie dumm mitgemacht, sondern klar, irgendwie Ideologie wird ja auch immer irgendwie in verschiedener Form reproduziert, nur und das ist ein wichtiger Hinweis, also ich glaube auch nicht, dass intellektuelle Fähigkeiten oder whatever oder ein bestimmtes intellektuelles Level oder Bildungslevel wahrscheinlich eher eine notwendige Voraussetzung ist dafür, dass wir uns irgendwie damit auseinandersetzen können. Ich glaube, dass das vielleicht begünstigt oder vielleicht auch manchmal nicht begünstigt, das kann schon sein. Ich glaube, der eigentliche Punkt ist so ein bisschen die Frage irgendwie von einer Selbstreflexion, also die Frage irgendwie, wie sehe ich mich selber in einem gesamtgesellschaftlichen Gefüge so? Wie sehe ich selber mich und meine eigenen Taten oder meine eigenen Handlungen irgendwie in einem Machtgefüge? Und wie sehe ich mich selber darin, dass ich bestimmte Sachen produziere und reproduziere? Ja, und davon ist irgendwie, also ist eigentlich keine Person irgendwie wirklich ausgenommen, die, sagen wir mal, hauptsächlich in Deutschland wohnt oder mit einem mehrheitsdeutschen Background hat. So, weil in irgendeiner Form passiert diese Reproduktion und auch von den TäterInnen. Also ich finde, die zentrale Frage ist nicht unbedingt nur, wie gehe ich irgendwie mit einer Schuld um, oder ist die Frage, hast du Schuld auf dich geladen oder nicht? Klar, das ist irgendwie eine wichtige Voraussetzung ist, zu sagen, yo, ich habe Scheiße gebaut, jetzt mal platt gesagt, und es ist irgendwie blöd und ich will versuchen, was zu verändern. Die spannende Frage ist ja, was ziehe ich für Konsequenzen daraus? Also was heißt das irgendwie für mein heutiges Leben, was heißt das für meinen Blick auf die heutige Gesellschaft und auf die Frage irgendwie, welche Elemente davon sind eigentlich heute immer noch aktiv, und da gibt es eine ganze Menge in Deutschland, also das ist ja nicht irgendwie plötzlich mit 45 so alles weg und so, sondern in Institutionen oder in ganz vielen Köpfen, Ideologien und so weiter, lebt da total viel fort, also was weiß ich, irgendwie die Analogie zu fragen, warum verhalte ich mich nicht eigentlich kritisch zur Asylpolitik, wo irgendwie hier jeden Tag, was weiß ich, wie viele Leute abgeschoben werden und in bestimmten Formen irgendwie sich in, keine Ahnung, lagerähnlichen Orten aufgehalten werden oder also aufhalten müssen, wenn sie sich nicht rausbewegen dürfen und so weiter. Das sind ja alles so Fragen, die irgendwie so eine gewisse Analogie, also die da irgendwie eine Rolle spielen. Das ist halt so für mich so die Frage. Also es geht nicht darum, für eine Schuld zu büßen. Das ginge ja in so eine christliche Richtung von irgendwie so Sünde und ich kann irgendeine Form finden, da die irgendwie abzuarbeiten oder so. Oder zumindest mein Konzept irgendwie von Leben oder von Gesellschaft ist es zumindest nicht, aber die Frage irgendwie, wie gehe ich mit dem um, wie ich geworden bin oder was ich gemacht habe, so in der Zukunft, so wie verfahre ich damit? Und das ist, denke ich, das können auch Leute machen, die jetzt eben nicht krasse Bildungsvoraussetzungen hatten. Und trotzdem ist es aber wichtig, finde ich, also, ne, sich irgendwie so Sachen anzugucken, wie das, was Arne gemacht hat, weil insbesondere die Leute, die hier sitzen, würde ich jetzt sagen, irgendwie so, hauptsächlich oder viele von uns irgendwie haben wahrscheinlich in irgendeiner Form einen bildungsbürgerlichen Hintergrund, also irgendwann hat das ja auch so eine Relevanz. Würde ich jetzt einfach mal so die vage These in den Raum werfen, weil universitärer Zugang in Deutschland sehr viel davon abhängt, wie das so die familiären Voraussetzungen waren. Genau, dann zu deiner Anmerkung eben, ne, also wer bin ich, dass ich Richter meines Großvaters bin, das ist ja ein bisschen so ähnlich was, wie Arnes Mutter ihm das ja auch vorgeworfen hat, so nach dem Motto, ey, wer bist du denn? Also du hättest es ja genauso gemacht. Das stimmt, natürlich wissen wir nicht, was wir gemacht hätten, wenn wir damals gelebt hätten oder so, ja. Aber trotzdem ist es, wie soll ich sagen, legitim oder vielleicht sogar unsere Aufgabe oder meine Aufgabe, sehe ich zumindest darin, trotzdem Leute ja darauf hinzuweisen oder mit Leuten irgendwie in einen aktiven Prozess zu gehen, zu sagen, ey, reflektier mal, was du gemacht hast. Also da geht es nicht um eine Frage, büße jetzt für deine Schuld und keine Ahnung, bete 20 Mal das Ave Maria oder so. Sondern die Frage ist ja, was machen die Leute heute damit und wie wird damit verfahren? Und einfach darüber schweigen ist meines Erachtens nach halt keine Lösung, weil das impliziert ja auch, dass es was Vergangenes ist. Und die TäterInnen, nein, aber die TäterInnen oder viele Leute reproduzieren ja auch viele Sachen, die dazu geführt haben, dass sie meinetwegen damals zum Beispiel gemordet haben oder so, ja? Oder was auch immer, oder Leute denunziert haben und so weiter, das lebt ja irgendwie trotzdem weiter, also leben, aber das wird ja trotzdem weiter reproduziert, also durch das Schweigen hören ja nicht irgendwie Stereotype und so weiter auf, also das Schweigen ist auch immer so ein vermeintliches Schweigen, das suggeriert, als würden gar keine Informationen transportiert werden, und das finde ich halt so ein bisschen schwierig, also weil es werden ja trotzdem andere Formen von Informationen transportiert. Genau, und dann zu dem, was du gesagt hast, die historischen Elemente, also sind ja auch irgendwie gegenwartsrelevant. Das kam jetzt sozusagen in Arnes Beitrag nicht so raus, aber das ist sozusagen auch so ein bisschen das Hauptanliegen meiner Arbeit, nämlich die Frage zu stellen, Leute, setzt euch mal nicht nur auf einem akademischen Level damit auseinander, wie hat denn jetzt der NS funktioniert und was ist da wie passiert oder spielt das eine Rolle, sondern ey, was spielt das eigentlich für eine Rolle für mich und in meinem Leben und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass es da in Deutschland in nachfolgenden Generationen eine sehr große Leerstelle gibt. Also dass halt sehr, sehr viele Leute sehr viel Fakten wissen, sage ich mal, über den NS oder über den Holocaust oder so sich aneignen, aber dass sehr, sehr wenige Leute eigentlich auch an den Punkt kommen, mal zu fragen, wie sieht denn das bei mir selber aus? Und genau das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel oder ne, also, oder das, was ich hoffe, damit vielleicht auch anzuregen oder so. Dass irgendwie Leute da so ein bisschen selber auch ihr eigenes Gewordensein hinterfragen. Wir sind, oder ich bin in der postnarzistischen Gesellschaft irgendwie groß geworden. Und Sachen, die hier vermittelt werden, auch Geschichtsbilder oder Narrationsformen oder so, die haben mich in irgendeiner Form geprägt oder ich habe mir die irgendwie angeeignet und reproduziere die auch in bestimmten Formen. Also ich kann versuchen, mir das bewusst zu machen, das ist halt der Punkt, aber in irgendeiner Form reproduziere ich das auch in der Art und Weise, wie ich darüber spreche. Also so, das ist das. Und dann, was du gesagt hattest, zu der Frage irgendwie dritte Generation, dann ist es ja jetzt nicht mehr relevant und so. Ich finde, die Frage ist halt trotzdem irgendwie deswegen relevant. Also klar, vielleicht stellt sich nicht mehr so die Frage, wie gehe ich konkret auf TäterInnen meinetwegen zu, wenn ich irgendwie eine Auseinandersetzung anregen will, weil klar, das ist eine generationelle Frage und das ist tatsächlich so, dass irgendwie dass die meisten Menschen heute nicht mehr Zugang zu Menschen haben, die irgendwie damals in einem gewissen Alter waren, dass sie beteiligt waren. Aber es geht ja in diesem ganzen Prozess auch darum, familiäre Narrationen zu hinterfragen, also Fragen zu stellen, wie wird denn darüber gesprochen? Und ich glaube, das sind Sachen, die werden auch heute noch reproduziert. Also auch wenn die eigentlichen TäterInnen quasi tot sind, wird ja immer noch in einer bestimmten Art und Weise über diese Menschen gesprochen. Und genau das, finde ich, sollte genauso Gegenstand der Auseinandersetzung sein. Also da geht es mir gar nicht so sehr um die Personen selber, die agiert haben, sondern eher so, hey, wie stellt ihr die dar und wie sprecht ihr über das, was die gemacht haben und so. Also so als Anregung vielleicht, wenn du so die Frage. Genau. Meine Ziele wären da und da. Also meldet euch einfach mal und ich versuche das dann mal aufzuschreiben. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es dann ganz cool, wenn Leute hier mit jemandem sprechen. Okay, dann. Ich bin auf den letzten Kommentar noch sagen, meine Großeltern sind auch lange tot und ich finde es gerade spannend, mit meinen Eltern darüber zu reden, wie sie mit ihren Eltern geredet haben, um zu erfahren, wie die Familienbiografie da überhaupt ist. Und dann schon eine Frage, ob du deine Analysen Unterschied zwischen Ost- und Westfamilien machst und wie sich das niederschlägt. Weil ich habe den Eindruck, dass es in Ostfamilien durch diesen, staatlich verordneten Antifaschismus eine ganz andere Auseinandersetzungstradition gibt als in Westfamilien. Ob du darüber gestört hast. Okay, ich hätte zwei Fragen. Erstens hast du gesagt, dass du von Rechtfertigungsversuchen oder Rechtfertigungsmechanismen und nicht von Abwehr oder Verdrängung reden willst. Das würde mich interessieren, wie du das begründest, was dein Problem mit dem Begriff Abwehrmechanismus oder Verdrängungsmechanismus ist. Und zweitens hast du hier diese Problemstellungen, wie man sich einer Subjektperspektive nähern kann, ohne eben vollkommen zu relativieren und nur die subjektive Betrachtungsweise einzunehmen. Das hast du ja schon ziemlich umfassend ausgeführt und mich würde einfach mal interessieren, wie du mit dem Thema in deiner Arbeit umgehst, was du da für einen Lösungsansatz hast, wie du dir Gedanken zu gemacht hast, ob es überhaupt relevant ist für deine Arbeit und auch zu was für einem Umgang Arne da bekommen ist oder andere Interpretatoren, Partnerinnen. Ich wollte nochmal über dieses Generationending reden, weil den Eltern meiner Mutter ist es so, dass meine Großeltern sind schon zu jung, also die waren da 10 oder so, aber deren Eltern waren wiederum dann, und ich komme auch aus so einer Arbeitergeneration, und da haben meine Mutter und ihr Bruder haben schon diese Auseinandersetzung sozusagen geführt, und da ist es total interessant, jetzt zu sehen, dass aus dieser Politisierung meiner Mutter und ihres Bruders heraus meine Großeltern sich damit halt auch ganz anders, also jetzt ganz anders reden, also über ihre Eltern wiederum und sich damit kritisch auseinandersetzen. Und meine Oma gehört zu den Vertriebenen und die war schon vorher immer unterschwellig, ohne dass das kommuniziert wurde, wichtig, nicht zu diesen Vertriebenen verwenden zu gehören, auch weil auch so ein unterschwelliges Verständnis dafür war, dass das eigentlich sozusagen dieses Vertriebene Sein nicht, also eine notwendige Folge war, und also dass das sozusagen in diesen Kontext eingebunden war. Und dass sie jetzt im Alter sozusagen so eine Auseinandersetzung damit macht, warum das passiert ist, wie das passiert ist, ganz viel darüber jetzt auch aus dieser nicht-intellektuellen Position jetzt darüber liest und dahin reist und dann Besuche darüber macht, das ist ganz interessant, weil Großeltern sind 75, dass sie jetzt zum Beispiel nochmal nach Polen reisen, um so diese Städten anzuschauen, wo was für eine Nazi-Situation es damals da gab und was für Verbrechen nicht an den Vertriebenen, sondern an der polnischen Bevölkerung damals verübt worden sind. Und diese Auseinandersetzung meiner Mutter so einen rückwirkenden Effekt dann auf meine Großeltern hat, die nicht aus einer Konfrontation kommt, sondern dass die einfach darüber nachgedacht haben. Und meine Oma sagt immer, das wusste man früher gar nicht, das hat man früher gar nicht gedacht. Und dass sie das so als Anregung von meiner Mutter irgendwie dann aufnimmt, selber darüber nachzudenken, nochmal um diese Auseinandersetzung von ihrer Seite nochmal zu führen. Und das finde ich total, also auch in der Familie total spannend, weil sie dann auch ganz komisches Verhältnis mit ihrem Vater zum Beispiel hat, der zwar nicht Teil eben einer militärischen Struktur war oder so, aber schon inhaltlicher Sympathisant sozusagen. Also ein Täter durch nichts. Mhm. Das sind drei Meldungen, also hier. Also ich komme aus einer Opfer-Täter-Familie. Also mein Vater ist Zwangsarbeiter von den Nazis auch in Polen, Warschau, offener Straße, getascht und nach Osnabrück verfrachtet worden. Meine Mutter gehört zu der Generation, die von den bösen Russen abgehauen ist. Also die Bauernhof hatte jedenfalls, wurde mir immer wieder vom Mund erzählt, als ich einmal als Jugendlicher dort war, war es eine sehr heruntergekommene kleine Existenz, aber weder die Verschleppung meines Vaters noch diese Situation, in der meine Mutter vorher lebte, war jemals Thema in der Familie. Es gab andauernd über die Zeit eine Auseinandersetzung, auch gerade zwischen meinen Eltern, die haben oft auch Polnisch verliebt, haben diese Jahre mitgekriegt, meine Schwester und ich. Und es gab keine Distanzierung, auch seit meines Vaters keine Vorwürfe an der Ecke. Ich selber ich bin Bildungsgabe hinter mir. Zu dieser Zeit jedenfalls. Ich habe zum ersten Mal von deutschen KZs auch die Situation zu erleben, versuchen, zum Stück weit begreiflich zu machen. 1974? 72, 74 gesagt. Also in der Schule gab es das Thema. Für all die wir da aufgewachsen waren, existierte das einfach nicht. Wir hatten unsere Eltern, gut, ich hatte das Glück, eben halt aus einer halben Opferfamilie zu stammen, aber eben halt, es gab es nicht. Selbst dort wurde es nicht thematisiert. Ich weiß nicht, ich habe anschließend mein Abi nicht gemacht, aber studiert habe ich, und arbeite heute mit missbrauchten Jungs und Mädchen nicht zusammen, sondern mit ihnen. Mir ist sehr oft dieses Schweigen, dieses Fehlen der Erinnerung dort Und ich habe es dort gefunden, dass genauso wie in meiner Familie war. Und das Verschwiegene, weil etwas Schreckliches passiert war und was man dann am liebsten vergessen hat. Oder eben halt auch, wie meine Mutter von, als von ihrem Mutter erzählte in Polen, uninterpretiert hat. Wo Wirklichkeiten verschoben werden, nur um weiterzugehen. Ich bin aufgewachsen mit Freunden, das ist vielleicht auch die andere, eine andere Seite, deren Väter, also in ihren Erzählungen, sich auf mit den Nazi-Schießereien geliefert haben. Also wir haben öfter so bei uns in Osnabrück dann einen Zug durch die Gemeinde gemacht und da wurde ich dann immer gezeigt, hier, diese Schusslöcher stammen noch aus dieser Art von Auseinandersetzung. Da wird es auch also eher so anekdotenhaft berichtet, wo aus Auseinandersetzungen war, als denn ja mit einem auseinandersetzerischen oder überhaupt politischen oder wie auch immer Hintergrund. Man war stolz darauf, dass die Alten sich mit den eulen Nazis da geballert hatten. Von Opfern, von all das, es wurde nie geredet. Es wurde nur der Fakt, dass es sowas wie Widerstand gab und das war alles. Ja. Da war ich Jugendlicher, wo ich das eben mal zum ersten Mal auch so eine Lehrform gekriegt habe. Später, als ich dann hier nach Berlin gekommen bin, auch, habe ich immer in einem Haus gewohnt in den ersten Jahren, wo viele alte Leute wohnen. Und wir haben auch ziemlich engen Kontakt gehabt. Und die haben mir auch zum Beispiel erzählt, dass während der Zeit seit Neukölln, wie heißt das Ding? Erdbergplatz. Da gab es eine Firma Adler, die hat zu der Nazi-Zeit eben halt, in der faschistischen Zeit, Nazi-Zeit ist auch so ein Problem, aber es war die Modernes, aber eigentlich wenig greift. Gesehen, wie dann diese Leute von ihren Lagern zu dieser Fabrik geführt wurden. Die haben mir erzählt, die haben also als Nachbarn dort in den Fenstern gelegen und zugeguckt. Und fanden das eigentlich sehr seltsam. Es war kein, wie soll ich sagen, auch wenn man versuchte, über die Zeit dann zu sprechen, über Schuld, Verantwortung war eigentlich eher so. Es war kein Verantwortungsbewusstsein, es war kein Schuldgefühl, ja, es war Normalität. Und ich weiß nicht, in den 60er Jahren gab es ja die sogenannte Wildung-Experiment, über Gehorsam-Experiment. Und das, denke ich, passt hier ganz gut rein, weil es ziemlich gut zeigt, was Menschen alles tun, sobald man sie in Situationen bringt, wo sie glauben, sie können die Verantwortung auf jemand anderes abschieben und sie müssten nur noch tun, was man ihnen sagt. Dazu passt auch, ich weiß, am Anfang, Ende der 70er, wo diese sogenannten Hitler-Tagebücher auftauchen, wo da eine riesengroße moralische Empörung da war, dass dieses Monster Hitler doch solche Tagebücher, die im Endeffekt gefälscht waren, geschrieben hat. Also diese Projektionsfiguren in Anführungsstrichen, die durften nichts Menschliches mehr an sich haben. Und das in den 70er Jahren. Ich muss noch mal ganz kurz darauf hinweisen, also es ist jetzt irgendwie so kurz nach 12. Wegen mir können wir gerne irgendwie noch eine Stunde weitermachen. Es gibt ja diese Pufferstunde jetzt so zum formellen Ablauf. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die das nicht so gerne wollen oder so, dann machen wir vielleicht mal ganz kurz so 2 Minuten Pause, dann haben die Leute irgendwie kurz die Chance rauszugehen. Und sonst würde ich einfach noch ein bisschen weitermachen. Okay. Ich wollte noch einen Abschlusssatz sagen lassen, wenn ich gerne. Okay. Ich wollte nicht, ich habe jetzt ein bisschen viel im Vergangenen gesprochen, aber wollte ich eigentlich gar nicht zu reden. Ich finde, also ich war mit dieser Schule und diesem Klima, wo ich zur Schule gegangen bin, wo ich nichts über Faschismus und was gelernt habe, war eigentlich für mich der Einsprung so, um eigentlich auf die heutige Aktualität zu verweisen. Heute laufen Leute wie Sarrazin, Sloterdijk und so weiter und so fort, die als Mitte der Gesellschaft als respektable Persönlichkeiten gelten und die letztendlich faschistische Strukturen befördern und auch verweisen. Und ich denke, ausgehend von solchen Erfahrungen sollte man sich auch damit beschäftigen. Das ist analog zu diesen Asylsituationen, Situationen der Asylsuche im Alter. Ich würde vielleicht erstmal ganz kurz auf die Punkte antworten, dass ich nicht so viel sammle und dann können wir vielleicht, wie könnt ihr das kurz merken, ich habe das jetzt gerade nicht auf dem Schirm, weil Sarah weg ist, die das gerade gemacht hat, aber... Genau, so einmal, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, also zu dieser Geschichte mit dem Schweigen, ne? Das ist halt so eine, das ist so ein bisschen so eine Schwierigkeit, darüber zu sprechen, also weil, ich sag mal so, in der Diskussion, die es darum gibt, gibt es da sehr, sehr oft so eine Analogie, da wird immer so eine Analogie hergestellt, naja, in den TäterInnenfamilien wurde geschwiegen, genauso wie in den Opferfamilien sozusagen. Es kommt so ein bisschen, also diese Idee, sich so darauf zu konzentrieren, ich sage jetzt nur mal, wie so der Diskurs läuft, okay? Sich darauf zu konzentrieren, kommt halt kommt hauptsächlich aus der Forschung mit Kindern von Überlebenden der Shoah. Und das Problem damit ist eigentlich meines Erachtens nach, dass dabei so ein bisschen die Frage verloren geht, warum wird denn da geschwiegen? Also weil meiner Meinung nach gibt es halt einen Unterschied, ob Leute zum Beispiel gegenüber ihren Kindern schweigen, weil sie bestimmte sehr krasse Erfahrungen, die sie gemacht haben, nämlich zum Beispiel die Erfahrung in einem Lager zu sein, die Eltern zu verlieren, dass die Hälfte der Familie vergast wurde und so weiter, dass man das versucht, dieses erlebte Leid, was Leute dann selber da in sich tragen, nicht an seine Kinder weiterzugeben, ist meines Erachtens nach was anderes, als darüber zu schweigen, was man selbst getan hat, nämlich zum Beispiel gemordet zu haben, um sich zu ersparen, von den Kindern angeklagt zu werden. Und das ist sozusagen so ein bisschen das Problem in einer Analogie, die da sehr oft gezogen wird, was ich persönlich sehr schwierig finde. Zu der subjektiven Perspektive, was du gerade gefragt hast, wie verfahre ich damit? Ich zeige einfach erstmal generell so anhand von dem empirischen Material auf, was so ein bisschen das Problem, also oder wo so ein bisschen dieses Verfahrensproblem ist. Tendenziell versuche ich, mich dem kritisch-psychologisch zu nähern, in dem Sinne zu sagen, naja, ich kann ja versuchen, Begründungsmuster von Leuten aufzuschlüsseln, aber trotzdem habe ich ja als Person, die ich mich damit auseinandersetze, eine eigene Position da drin. Und das ist ja auch wichtig. Also ich kann nicht so tun, als wäre ich irgendwie neutraler Beobachter oder Beobachterin oder so. Sondern ich versuche irgendwie zu verstehen, und das heißt ja aber nicht gleichzeitig, dass ich das irgendwie legitimiere oder so. Das ist halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen dieses Spannungsfeld da drin, was da drin existiert. Aber richtig eine Lösung dafür habe ich nicht. Also ich meine, vielleicht werde ich die irgendwie immer weiter finden, wenn ich irgendwie mit immer mehr Menschen darüber diskutiere oder so. Aber im Prinzip bleibt das eine spannende Frage, meines Erachtens nach. Und das auch immer so eine Frage ist, was ist mein Anliegen und so. Und aber wenn mein Anliegen ist, zum Beispiel Sachen zu verändern, dann finde ich, ist es total wichtig, Position zu beziehen. Wenn ich will, dass sich anders verhalten wird, nämlich dass irgendwie zum Beispiel Opa oder meine Mutter, die irgendwie von Opa das reproduziert oder so, dass die anders darüber spricht, dann muss ich darin Position beziehen. Das ist sozusagen das, wo ich persönlich irgendwie so ansetzen würde. Diese Unterscheidung mit Abwehr und Verdrängung kommt meines Erachtens nach, also oder mache ich, weil ich mit diesem Abwehrbegriff da drin so ein Problem habe, weil das halt immer davon ausgeht, sagen wir mal ganz grundsätzlich, es gäbe so eine Art kollektive Schuld auf TäterInnenseite, die verdrängt wird. Und aus dieser Verdrängung heraus entstehen sozusagen bestimmte Mechanismen, und diese Verdrängungsmechanismen, die wirken sich dann auf die nächsten Generationen weiter und so fort. Und ich finde das schwierig, weil erstens mal, wie soll ich sagen, also Verdrängung impliziert erstmal, dass es überhaupt ein Schuldempfinden gibt. Und ich finde, das ist nicht was ich grundsätzlich voraussetzen würde. Also ich glaube nicht, dass jeder Mensch, der anderen Menschen zum Beispiel Leid zufügt, dadurch selber leidet. Das ist ja das ist die grundsätzliche Annahme, die dahinter steht. Ich füge anderen Leid zu und daraus entsteht irgendeine Form von Schuld, und unter der leide ich wieder. Und das würde ich persönlich in Frage stellen, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt in Deutschland, die eine ganze Menge Scheiße gebaut haben und die danach überhaupt kein Problem hatten, sich hier ein wunderbares Leben aufzubauen und weiterhin eine ganze Menge Scheiße zu machen und sich damit auch nicht schlecht zu fühlen. Und das ist das mein Problem mit dieser Abwehrgeschichte, weil die das sozusagen suggeriert. Also Abwehr geht ja immer irgendwie davon aus, dass es ein eigenes Leid oder so gibt. Daher kommt diese Unterscheidung. Deswegen möchte ich mich damit persönlich quasi davon begrifflich abgrenzen, auch weil die Abwehrgeschichte häufig eben, es da sozusagen um die Weitergabe von psychischem Leiden geht auf die nachfolgende Generation. Sprich irgendwie, ja, also die extreme These ist, ich bin traumatisiert dadurch, dass ich andere Leute umgebracht habe, also nicht ich persönlich, sondern sagen wir mal die TäterInnen-Generation, und dieses Trauma, das gebe ich dann an die nächste Generation weiter. Das ist so ein bisschen dieser Psychologisierungshype, den es da gibt in den letzten Jahren, in der ganzen Debatte, der sehr, sehr schwierig ist. Und das ist ein Versuch von mir, mich dagegen abzugrenzen. Und zu der Ost-West-Unterscheidung, ja, also ich hatte zwei Leute dabei, die auch irgendwie einen Ost-Background hatten, und da gibt es tatsächlich klar irgendwie Unterschiede in der Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, also einfach dieser Bezug auf irgendwie so die DDR als antifaschistischer Staat und so, das macht einen anderen Diskurs. Trotzdem gibt es sehr, sehr viele Sachen, die einfach ähnlich sind. Aber ich habe auch keine repräsentative Studie gemacht. Also das sind halt jetzt einfach Einzelfälle und ich kann jetzt damit, dass ich sozusagen jetzt hier Arms Fall ein bisschen genauer beschrieben habe, kann ich jetzt nicht wirklich Aussagen über die Allgemeinheit treffen, sondern ich kann jetzt erstmal Aussagen über Arne treffen und seine spezifische Lebenslage und kann dann versuchen, irgendwie Sachen zu finden, die vielleicht bei anderen Leuten ähnlich sind oder so, aber dadurch ist das sozusagen mit diesem Vergleich so ein bisschen schwierig. Aber ich weiß, also es ist auf jeden Fall so, dass in dem anderen Fall, in der anderen Familie so war, dass sie irgendwie einen sehr, sehr extremen Kommunismus zu Hause irgendwie propagiert haben, so, der erstmal von der Propaganda her antifaschistisch ist, aber wo einfach klar war, also auf einer persönlichen Ebene oder einer persönlichen Reflexionsebene lief da genauso wenig, wie das in den meisten anderen Familien der Fall ist. Also sozusagen so viel dazu. Du vielleicht? Oder ich? Ich will nur noch kurz eine Nachfrage. Ja. Bei deiner Studie sozusagen auch TäterInnen waren, also TäterInnen, tatsächlich weibliche Personen. Also, dass sich Leute mit den TäterInnen... Das ist nur ganz kurz. Das ist, ich antworte jetzt einfach mal gleich drauf. Ja, das ist auch was ich sozusagen anmerke in dieser Studie. Das, was sich da widerschlägt, ist eine ziemliche Konzentration auf männliche Perspektiven. Also eine männliche Perspektive auf TäterInnenschaft ist irgendwie das, was dominant ist. Also auch in Arnes Fall zum Beispiel. Er spricht zwar seine Großmutter an, geht dann da aber nicht wirklich drauf ein, weil sie sich auch verweigert, aber er forciert das nicht total. Und da zeigt sich halt auch dieses, es ist ein totaler Fokus auf den Opa und auf die Person, die gemordet hat, und es ist nicht, also es wird nicht so richtig irgendwie repräsentiert mit den TäterInnen. Und ich glaube, dass es sehr oft der Fall ist, und es ist ja auch was generell in dem ganzen Diskurs einfach hin runterfällt. Aber du hast ja gerade zum Beispiel erzählt, wie du dich mit deiner Oma auseinandergesetzt hast, also ich meine... Ja, so ein bisschen wie bei dem Rohr, es geht nicht beides. Ja, nee, ganz im Ernst. Also hätte ich mit meinem Opa gesprochen, hätte ich nicht mit meiner Oma darüber sprechen können, weil Gesetz in diesem wäre, was ihr Meinung wäre. Mhm. Ja, also das ist ganz simpel so. Also selbst wenn sie nicht dabei gewesen wäre, hätte sie ja schon gewusst, dass ich... Also sie hätte nicht gesagt, oh nein, ich darf es nicht sagen, sondern sie hätte gesagt, du weißt doch schon alles. Und damit wäre das vergessen gewesen. Ne? Also, also vielleicht auch so als, ja, als methodisch. Mhm. Ja, es ist eine Methodik. Ne? Also ich glaube, wenn man Frauen in solchen Kontexten, wie ja. ich das gemacht habe, untersuchen oder fragen möchte, dann muss man das mindestens zuerst machen. Ich hab gerade noch überlegt, wie sich das auch fortsetzt. Und also da darf man nicht vergessen, Großeltern sind auch Role Models. Also das geht, das setzt sich unglaublich weit fort. Ne? Also ich habe gerade schon von meinem einen Opa erzählt, und der war der war so ein Bauer und Schmied und so jemand, der unglaublich viel mit Händen gemacht hat. Also wissen auch, wie das ideologisch greifbar gemacht werden kann. Und meine Mutter fährt da total drauf ab. Und ich finde das total gut, und das wird gehypt, ne? dieses ursprüngliche mit deinen Händen was machen. Es geht so weit, dass ich also ständig Probleme habe, dass ich nie was mit meinen Händen mache und nie was produziere und mir ständig überlege, wie gesagt, wenn alle das machen würden. Das ist jetzt kein Trauma, was ich habe, aber das sind Role Models. Ne? Also mit wem identifiziert man sich denn da in seiner Jugend? Wenn das gebrochene Persönlichkeiten sind, im Sinne auch von das sind Barbaren, ja gut, also ne, wenn du solche Leute als Role Model hast, dann hast du Leerstellen, also du denkst, bestimmte Dinge sind normal. Ja, so. Das setzt sich schon fort. Ich hatte gerade zwischendurch drin gefragt, irgendwie was. Wieder die Diskurse laufen, bin auf einen Punkt gekommen. Ganz wichtig bei solchen Dingen, ich weiß nicht, ob du das auch gemerkt hast, aber ist Stalingrad. Also, ob das der Punkt ist. Also bei den Leuten, mit denen ich geredet habe, die haben gesagt, ja klar, Stalingrad, da habe ich gemerkt, dass der Nationalsozialismus falsch ist. Und die Extremere, die männliche Täter, also bei mir männliche Täter, in dem Zusammenhang männliche und Täterebene, die sagt dann auch, ja, stimmt, Stalingrad war ein Fehler. Ja, gut, muss ich gar nicht so besonders viel sagen. Und vielleicht nochmal, wie pflanze ich auch das fort? Ne? Also auch in meinem Auftreten, aber dann auch bei anderen Leuten. Wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise mit jüdischen Freunden umgehe, dann kriegst du das auch an. Im besten Falle. Im schlimmsten Falle, wenn das alle machen, dann kriegen die selber Knacks, weil alle sich voll bescheuert zu ihnen verhalten, weil sie kein klares Verhältnis zu Juden haben. Das ist ja nicht, also diese Traumata, wenn es die denn gäbe oder wenn man sie mal annehmen würde, Deutsche hätten, würden ja nicht einfach bedeuten, dass Deutsche darunter leiden, sondern es leiden ja wieder andere Leute darunter. Also, ne? Ja, in der Art und Weise, wie, weiß nicht, Mittelklasse-Kini, weiße Antifas in Asylwohnheimen reinrockern oder so zum Beispiel. Was cool ist, also ich ermunze die immer dazu, aber könnte mir vorstellen, dass das auch also Probleme gibt, wenn ich, also wenn und anders geht es nicht, sie sollen ein verquastes Bild von der Welt haben, die es ihnen immer noch alle mitgeben. Ja. Du vielleicht? Ja, vielleicht zum verpassten Bild der Welt und Blick auf die Opfer mit der Literaturempfehlung. David Grossmann, Stichwort Liebe. Hatte ich jetzt irgendwo noch irgendeinen übersehen, der die gerne noch was sagen mag? So. Nein, ich würde tatsächlich, also weil wir Zeit haben. Ja, hau rein. Das Wort abschneiden wollen. Und ich weiß nicht, aber du hast eben auch noch, also den Punkt auch gemacht, dass du gesagt hast, Linksradikale haben da eigentlich nichts zu tun, das ist eine andere Debatte. Stimmt auch, du hast gleichzeitig gesagt, man sollte sich auf anderem auch als auf akademischem Niveau mit diesen Dingen auseinandersetzen. Das beißt sich aber, also das ist nicht nur etwas, was man einfach mal nicht gemacht hat, sondern das beißt sich mit dem, wie wir normalerweise denken. Also, ich komme eigentlich nicht aus der kritischen Psychologie, aber also ich glaube, also ich lese in der Art, wie Klaus Holzkamp denkt, über geschichtliche Prozesse, nicht unbedingt dann, wenn es genau auf ganz kleine Sachen geht, aber über geschichtliche Prozesse, das sind dann keine Subjekte, die was machen. Ne? Also da, also, ne, ich komme da auf den historischen Materialismus und viel auf, ne? Wie laufen eigentlich diese Geschichten nacheinander ab? Und wenn man immer noch im Bann, sag ich ja mal, man hat den historischen Materialismus, aber wenn man im Bann des historischen Materialismus steht, wo Geschichte von selbst passiert, weil irgendwelche Klassen irgendwas machen und das machen die notwendigerweise und, ne, und nicht bis zur allerletzten Konsequenz subjektwissenschaftliche Forschung, als wenn die subjektwissenschaftliche Perspektive nicht vollständig durchgedrungen ist, das ist überhaupt kein Wunder, dass man sich nicht vorstellen kann, dass das dass eine Bewegung immer einzelne Leute mit einzelnen Interessen sind, die da sich als Bewegung erscheinen, zum Beispiel als nationalsozialistische Bewegung. Das ist, glaube ich, nicht nur etwas, was einfach nicht gemacht wird, sich konkret mit den Leuten auseinanderzusetzen, sondern tatsächlich ein Theoriedefizit. Aber, also ganz kurz, wie kommst du darauf, dass in Holzkamps Grundlegung, dass es darin keine Subjekte gäbe? Das gibt es übrigens. Also ja, nein, aber ich meine, eigentlich ist ja der große Gewinn meines Erachtens nach, also ich meine, ich habe auch viele Kritikpunkte an der kritischen Psychologie, ja, aber der große Gewinn ist meines Erachtens nach, dass es ein Versuch ist, zu, sagen wir mal, gesellschaftssystemische Komponenten zusammenzudenken mit individueller Handlungsfähigkeit oder Handlungsmöglichkeiten. Das ist eigentlich der Gewinn, nämlich die Idee zu sagen, naja, es gibt, sagen wir mal, gesamtgesellschaftliche Nahelegungen, wie Dinge passieren, also was meinetwegen in Deutschland wäre, irgendwie ne, dieses Bild zu bedienen, Nazis sind irgendwie Dämonen und oder so und wir alle sind davon so ein bisschen frei und so. Und gleichzeitig ist es aber eine Nahelegung, das heißt, wir haben die potenzielle Möglichkeit, uns dazu in irgendeiner Form zu verhalten. Und das ist eine individuelle Frage. Also wie verhalte ich mich dazu? Also, dass es die Möglichkeit gibt. Also, er negiert ja nicht, dass Leute da unterschiedliche Möglichkeiten haben. Sprich, zum Beispiel, habe ich irgendwie einen höheren Bildungsgrad oder so, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich bestimmte Dinge anders einordne und so weiter. Weißt du? Aber trotzdem gibt es ja, also er beschäftigt sich ja gerade mit dieser Subjektfrage da drin auf eine Art. Ja, aber... Oder... Müsst ihr mal kurz gucken, mir ist egal. Ich hab grad schon. Ja, du machst da kurz einen Unterbruch und ich schicke das. Cool, ja. Also, ohne jetzt arrogant werden zu wollen, ich finde das, was du gemacht hast, hervorragend. Weil das nicht der Runterdeklinieren von abstrakten Kategorien ist, sondern dass du wirklich den Gegenstand abpasst und die Art und Weise, wie du da rangegangen bist, wirklich so wettwissenschaftlich ausgewiesen. Meiner Meinung. Also, wenn die anderen Beiträge auch so gewesen wären, hätte ich noch mehr gebracht. Das bin ich schon wieder fertig. Das kann ich nicht. Ja, das geht immer. Das schließt mich an. Ja, nee, aber also ich habe trotzdem den Eindruck, dass wenn wir in revolutionären Kategorien denken, wenn wir in allgemeiner Verhandlungsfähigkeit denken, dann geht es immer darum, dass es mehrere Leute sein müssen, die das machen. Ne? Also allgemeine Verhandlungsfähigkeit ist ohne andere Leute, jedenfalls auf Dauer nicht. Und wenn wir von der Shoah, von der nationalistischen Bewegung so reden, dann sind das ja Prozesse, wo wir uns ständig eigentlich mit so etwas wie verallgemeinerter Handlungsfähigkeit zu tun haben. Also mindestens mal, wenn wir uns überlegen, wie wäre Widerstand dagegen möglich gewesen. Also wir reden da ganz, ganz viel von Prozessen und von Revolutionen und diesen Dingen. Und das würde ich sagen, dass das verstellt dann schon auch die Sicht auf Subjekte, weil es die andere Seite der Medaille ist, nämlich die gleiche Seite. Ich sage nicht, dass es unglaublich weit davon weg ist, aber ich glaube schon, dass es eine Art und Weise gibt, darüber auch in der Theorie zu reden, die einen nicht in das Gespräch kommen lässt, was du auch gemacht hast. Von daher bist du wahrscheinlich diese Theoriedefizite zu lernen, aber du hast es gemacht. Ja, also, wenn du jetzt sagst, nee, ich habe diese Theoriedefizite nicht. Witzig, klar. Das ist ja ganz offenkundig. Naja, aber ich verstehe nicht so richtig, worauf du hinaus willst. Also, Theoriedefizit meinst du in welcher Hinsicht? Also meinst du irgendwie in Bezug auf mich als Person, die ich mich mit dem Gegenstand, mit dem Thema oder mit mir selber darin auseinandersetze? Oder meinst du in der Art und Weise, wie ich das jetzt versuche, kritisch psychologisch zu fassen? Ich weiß nicht, ob dich. Nee, ich frag dich. Also ich weiß nicht so genau, worauf du hinaus willst. Das fand ich genau so. Wenn wir aber entweder den Nationalsozialismus als Lehrstück für, wie muss man diesmal die Arbeit verbinden, richtig organisieren, nehmen. Ja, das ist ein ganz guter Zwischenhang, weil hier auch bei Leute vertrauen müssen. Praktik, was wegen Praxis, morgen ab 10 ist in Potsdam der Versuch einer Faschodemo sich im Wege zu stellen. Also für die praktisch was tun möchten, könnten dort auftauchen. Danke für die Anmerkung. Also ich wollte nicht wirklich unterbrechen, sondern wollte ich auch bei das muss sein. Ja, wenn man entweder genau das als Lehrstück nimmt, wie man die Arbeit wegen diesmal richtig organisiert, oder wenn man zu sehr eben in Strukturen denkt, dann ist das nicht irgendwie eine Zufälligkeit, dass man sich dann nicht auch noch, also dann nicht das macht, was du gemacht hast, sich mit den Subjekten, die damit zu tun haben, die diese Tradierung machen, auseinandersetzt. Das ist dann keine, also ich will auch danach, du hast gesagt, nein, man macht das halt einfach nicht, das ist irgendwie, ne? Sondern das hat Gründe. Und das hat also auch schon in der Theorie, und das kann auch bedeuten, vielleicht hat es auch komplett Holzkamp abgestimmt, aber es, also man könnte auch sagen, es gibt da Elemente, auf die kann man sich fokussieren, und dann gerät genau dein Ansatz aus dem Blick. Das vielleicht eher. Wenn man sich nämlich zu sehr auf die Frage meiner Verhandlungsfähigkeit, so würde ich das also stützt, ohne das jetzt also mit der eigenen Diplomarbeit belegen zu können. Klar, aber genau deswegen ist das ja sozusagen ein Versuch, das mal konkret zu machen. Also im Sinne von, wie könnte es denn aussehen? Also, weil es ja immer, es wird immer sehr viel in Wirklichkeiten geredet, und das ist quasi so ein bisschen die Idee dabei gewesen. Genau, also wenn ihr jetzt nicht noch weiter irgendwelche Anmerkungen habt, dann können wir das jetzt auch beenden oder gleich ins Zweiergespräche, also keine Ahnung, ich kann auch gerne noch weiter mit irgendwem diskutieren oder so. Aber vielen Dank auf jeden Fall für eure Teilnahme und auch für die Diskussion und Anmerkungen.